Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts namens TeenUIDEA.fm. Ja. Heute mit dem Podcast oder mit Untertitel Podcast für gefährliches Halbwissen, wo ich mir schon gedacht habe, so viel Halbwissen wird heute wahrscheinlich gar nicht auftreten. Hört man nicht, außer ein Scheiße. Weil wir wahrscheinlich zu vielen, worüber wir heute reden werden, schon Ahnung haben sollten. Wenn nicht, wäre es wahrscheinlich ja, wär's falsch angebracht. Und zwar reden wir heute über das Jahr 2017 in für uns gegliederte Punkte nach Serien, Film, Spielen natürlich auch, dann Alben und Neuentdeckungen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Welches übrigens dann nicht Bands sein müssen, die wir dieses Jahr kennengelernt haben. Sondern Spiele oder was auch? Naja, Spiele am besten dieses Jahr, Serien dieses Jahr, Alben auch. Aber es kamen ja dieses Jahr nicht so viele Bands raus, aber dadurch, dass wir ja doch bei dem einen oder anderen Festival waren, hat man dieses Jahr doch recht viel kennengelernt, muss man sagen. Das stimmt. Und der Grund, warum dieser Podcast kommt, ist höchstwahrscheinlich nicht der, weil es jetzt jeder macht, sondern weil dieses Jahr doch recht viel erlebt wurde, vor allem von Konzerten und Festivals. Mhm. Und es für mich unter anderem sehr interessant ist, mal das alles Revue passieren zu lassen, weil bei der Menge doch immer mal was untergeht, was ja natürlich schade ist. Dann ist sowieso, eine Woche später hast du sowieso schon wieder alles vergessen, das bin ich immer so. Ja, eben. Und dann, was kam denn dieses Jahr? Kam denn dieses Jahr immer dasselbe? Ja, wir haben uns vorbereitet, ja. Vorbereitung musste ich auch erstmal alles wieder durchgehen. Also das aus dem Kopf habe ich gar nichts. Also nicht viel gekriegt. Ein bisschen was wusste ich. Bands fand ich recht einfach. Aber jetzt bei Serien und Filmen habe ich mich ja ausschließlich auf Netflix bezogen, weil ich, glaube ich, dieses Jahr nicht einmal im Kino war. Geschweige denn auf andere Plattformen irgendwas geguckt habe. Welches letzte im Kino war? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das letzte Mal war sogar Paranormal Activity 3D. Ja. Das ist extrem lange her, glaube ich. Eben. Ja, und aufgrund dessen, wie gesagt, haben wir eine Liste. Immer die Top 10. Und am Ende des Podcasts, solange noch Zeit ist. Was, Top 10? Top 5 meine ich natürlich. Habe ich 10 gesagt, ich meine 5. Ja, Ende des Podcasts wollen wir nochmal, eventuell, falls Zeit ist, nochmal so ein Erlebnis erwählen, was rausgestochen ist für uns. Und wir haben uns gedacht, wir wissen doch nicht, ob es ein Einteiler wird oder Zweiteiler. Das werden wir sehen, wie lange wir brauchen. Genau. Von daher, beim ersten Thema, was du wirklich sagen wirst, sage ich gleich noch was dazu. Okay, naja, fangen wir einfach mal an. Und zwar, wie gesagt, wir fangen an mit Filme und Serien. Wir haben das zusammengenommen, da wir eben nicht so viel, wahrscheinlich niemand im Jahr 5 Filme geguckt hat, geschweige denn 5 Serien, ja, wo man sagen würde, oh, die waren so geil, da brauche ich 2 Listen für. Naja, und wie gesagt, fang mal an und fang du mal an mit deiner Top 5 oder mit deinem Platz 5. Ja, das, bei mir geht es mich nur Platz 4 erstmal. Ich hab keine 5 Plätze und was ich sagen muss, damit ich überhaupt 5 Plätze, 4, damit ich überhaupt 4 Plätze füllen musste, die besonders waren, habe ich nicht nur Filme, Serien, sondern ich habe auch noch YouTube-Serie genommen, sozusagen. Das ist doch eine gute Idee. Okay, das habe ich ja gedacht. Let's Play-Serie und zwar nicht, wie gesagt, weil ich habe gedacht, nur ganz, ganz, ganz, ganz besondere, wo ich auch wie bei einer Serie, sagen wir mal, ich würde sagen, eine Serie, ist jetzt das welche, bei Game of Thrones, die kann man jede Woche raus, oder? Ja, gell? Ja, ja, ja. So, und da sind die Leute ja auch so, die fiebern ja die komplette Woche drauf hin. Und da habe ich mir gedacht, was gab's für Let's Plays, wo ich auch jeden Tag gefreut habe, dass abends kam und nicht erst gewartet habe, bis es vorbei ist und dann alles geguckt habe oder mal 3-4 Tage wieder nicht, sondern wo ich wirklich jeden einzelnen Tag, egal wie spät war, geguckt habe, weil ich mich so gefreut habe. Und da ist von Let's Plays her bei mir, also bei Platz 4 ist nämlich ein Let's Play und das ist ein Let's Play von Kronk und zwar von Life is Strange Before the Storm. Ist das schon vorbei? Oder ja. Was? Gestern hat es geendet. Für uns gestern, für euch wahrscheinlich vor die Woche. Für irgendwann euch die Woche. Letzte Woche so. Wir hoffen, dass das. Also, wenn heute der 30.12. ist und ihr den Upload davon seht, dann ist alles richtig verlaufen. Wenn es später ist, leider nicht. Ja, das ist. Ja. Willst du da noch was zu sagen? Oder vielleicht ja. Erst bei Spielen? Du bist ja nicht. Naja, nee, aber man kann auf jeden Fall kann man sagen, mit Gronkh, das Lustige, kann ich euch die Geschichte erzählen, die ich vielen schon erzählt habe. Damals, als ich mit YouTube gucken angefangen habe, wo YouTube nur aus Katzenvideos bestand, außer Leuten wie, was gab es schon, Gronkh, Ey Bladi, wie gab es noch Fresh Torke? Na ja. Apple War Pictures, oder? Apple War Pictures, Cold Mirror, die ganzen bei alten. Gut, die habe ich jetzt nicht geguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich jetzt nicht geguckt. Cold Mirror, ich finde, das ist ein schweres Wort. Cold Mirror. Ja. Habe ich persönlich, bis auf, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man dafür geflamed wird, bis auf die, was war es, Harry Potter? Ja. Verarschen, nichts geguckt. Das aber auch nicht, wo ich wusste, dass sie das war, sondern einfach, weil sie mir auf dem Handy hatte. Auf dem Nokia oder auf dem Sony Ericsson 1085. Da muss es auch Tasten-Handys gehabt oder was? Ja, nur deswegen kannte ich. Also ich wusste auch nie, dass es die ist. Ich wusste, hier Lord of the Weed ist ja lustig. Aber ich wusste nie, dass es die ist. Und mehr habe ich auch nicht. Lord of the Weed war es auch gar nicht. Nicht? Nein, die hat die Harry Potter vor allem. Das stimmt, Lord of the Weed. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, da habe ich ja, zu der Zeit habe ich Gronkh noch gehasst, weil jeder kannte nur Gronkh. Alle haben gesagt, oh, wenn du YouTube guckst, guckst du schön den Gronkh. Ich habe immer gesagt, wieso den Gronkh? Das ist scheiße. So, und viele Jahre später habe ich irgendwann mal Life is Strange, ersten Teil, angeguckt und habe gesucht, wer das so gespielt hat. Und den einzigen, den es gab, den ich kannte, war Gronkh. Da habe ich mal reingeguckt und habe ich festgestellt, dass Gronkh für mich der beste Let's Player ist, den es gibt, weil der wirklich jeden Charakter, der fügt sich da ein, also auch wirklich dabei ist. Auch immer, weil die Kritik bei Life is Strange ist ja vielen immer, das ist ein Teenie-Spiel, das kann man nur spielen, wenn man gerade 14 ist und bla bla. Und Gronkh, trotz dass er jetzt 40? Ja, so die Dreher wahrscheinlich. Was man gar nicht glaubt. Wenn man nämlich nichts falsch sagt, Gronkh ist 40, jawohl. Ja, das ist gut geraten. Das ist gut gerade. Ach, geil, krass, ich finde, das sieht gar nicht aus wie 40, aber ja. Also bei denen empfehle ich wirklich, wenn man Let's Plays, weil Let's Plays halt auch immer so belächelt, so, oh, jetzt gucken nur 14-Jährige. Aber da muss ich mal sagen, also bei Kong ist aber wirklich, empfehle ich jeden, der auch schon, ich habe ja das Spiel schon gespielt, aber empfehle ich trotzdem jeden. Also das ist mein Platz 4. Das ist gut. Wisst ihr was, dann ist einfach damit wir auf gleich Level sind, Platz 5 und Platz 4. Ja. So, Leute, pass auf. Ich muss sagen, meine Top 5 besteht wahrscheinlich, was nicht viele gedacht hätten, auch nur aus Serien. Jetzt nicht direkt YouTube-Serien. Aber ich muss sagen, ich habe... Nicht Star Wars 8? Ich habe Star Wars 8 noch nicht gesehen. Und ich muss auch sagen, werde ich wahrscheinlich auch gleich auf Schalter verbrannt. Es interessiert mich auch so gar nicht, gell. Oh, du hast gerade einen. Wir haben gerade einen Zuhörer, ich weiß es ab, der ist absolut Star Wars-Fan. Aber hiermit in dieser Sekunde verloren. Das macht nichts. Ich muss ja sagen, eigentlich mag ich ja das Star Wars-Universum auch echt gerne. Und als jetzt letztens auf Netflix die Star Wars-Filme aus Episode 4 hochgeladen wurden oder veröffentlicht wurden, habe ich Teil 7 geguckt. Und ich fand das nicht spannend. Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, oh. So ein bisschen muss ich auch sagen, habe ich gehofft, dass der 8. Teil scheiße ist und sich da alles drüber zerreißen. Das geht durch bei Star Wars nicht. Nein, ich habe das Kino Plus geguckt und habe die ganze Zeit gehofft, komm, eat the flame. Man hat es ein bisschen gemacht. Fand ich das schlecht, ich weiß auch nicht warum. Ja, das darfst du, glaube ich, nicht öffentlich. Musste aber. Naja, wie auch immer. Da ich, ich habe probiert, dass bei allen Serien, die ich geguckt habe, mindestens ein, was 2017 rauskam, habe ich auch nicht ganz geschafft. Und bei Platz 5 ist ein Anime nennt sich Assassination Classroom. Werden wahrscheinlich ein paar kennen und ein paar nicht. So, kurze Erklärung. Das ist ein Anime mit laut Netflix 2 Staffeln, laut Intro wahrscheinlich 3. Ja, das Intro verändert sich während der zweiten, also während der Netflix angezeigten zweiten Staffel einmal. Von daher weiß ich nicht, ob das original so ist oder naja, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es prinzipiell darum, kann man mal kurz erklären. Es ist eine Klasse, so eine, wie soll man sagen, so eine Assi-Klasse. Kann man ja nicht direkt sagen, sind eigentlich ganz nette Charaktere, aber die sind halt aus welchen Gründen so in der, wie soll man sagen, Abschaum-Klasse. Und die werden dort alle gehasst, irgendwie von den Mitschülern, aufgrund von schlechten Noten oder was weiß ich, warum die dort drin sind. Und die haben einen Lehrer, der den Mond zerstören will in einem Jahr. Und die haben die Aufgabe, den Lehrer zu töten. In dem einen Jahr. Entwickelt sich, fand ich am Anfang, ich muss sagen, ich habe Anfang des Jahres die Serie angefangen, die ersten 6-7 Folgen geguckt. Habe dann aufgehört, weil ich es dann am Anfang doch so fand und nicht richtig reinkam. Habe dann aber ab der 8. Folge bis zum Ende dann wirklich, wie gesagt, durchgebinged. Im Neudeutsch. Binge. Und ja, heißt so, wenn man Serie durchsuchtet, habe ich gelernt. Durchspatter Binge. Deswegen auch der Name. Siehst du? Und naja, war zum Ende hin recht spannend, war zum Teil auch emotional und was sich dann ergeben hat, war doch recht cool. Von daher hat mich wirklich sehr unterhalten, fand ich jetzt aber. Also war okay zum Angucken. War kein, also ich würde sagen, dass es gut war. Deswegen ist er auch dabei. Und nicht nur, weil sonst alles, was ich sonst geguckt habe, scheiße war. Na gut, dann machen wir direkt weiter mit meinem Platz 4. Jetzt letztes erst rausgekommen, um genau zu sein, am 1.12. Die Serie nennt sich Dark. Ist die auch schon auf Netflix links Vorspann gesehen. Da dachte ich mir, der Name, entweder das ist eine neue Black Metal Band oder. Hätte es sein können, ja. Oder das ist eine Serie, die mich catchen will aufgrund ihres Namens. Im Endeffekt hat sie überhaupt nichts mit Dark zu tun. Was ist ein Film? Warum es jetzt Dark heißt? Wenn ich so kurz drüber nachdenke, würde mir höchstwahrscheinlich nicht so viel einfallen. Wisst ihr, genau deswegen habe ich nicht geguckt. Eigentlich müsste die Serie Rain heißen, weil es prinzipiell immer regnet in der Serie. Okay. Aber Dark hört es halt cooler an. Ja, na, man kann ja kurz erklären für Leute, die es nicht kennen. Es ist eine deutsche Serie, was viele schon mal abgeschreckt hat. Aber dafür, dass es eine deutsche Serie ist, ist es doch recht gut. Wie soll man sagen, ohne großartig zu spoilern. Es ist so, dass es gibt in dem Dorf, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Winnenden. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall in dem Dorf ist ein Junge verschwunden. Von jetzt auf gleich. Und die wissen halt nicht, wo er hin ist. Und da werden Suchtrupps losgeschickt. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge passiert, aber ohne so viel zu verraten, hat man wohl rausgefunden oder lässt sich recht schnell rausfinden, dass genau 33 Jahre zuvor auch schon ein Kind verschwunden ist. Und ja, ich glaube, das ist das, was man so verraten kann, weil alles andere würde zu sehr spoilern. Ich muss sagen, man merkt zum Teil schon, dass es eine deutsche Serie ist, weil es dieses, ich weiß nicht, bei amerikanischen Serien muss man sagen, wenn die Leute sich unterhalten, hört oder fühlt sich weiß an wie eine normale Unterhaltung. Aber bei deutschen Serien, die haben halt dieses. Hallo. Ich weiß gar nicht. Gut, dass ich hier zufällig treffe. So ungefähr. Die haben halt dieses. Wie hat Schröck gesagt, so wie Theatergespräche. Also. Nicht wirklich real. Real, sondern doch schon so ein bisschen drüber. Aber sonst war es eigentlich eine ganz coole Serie, hat eine ganz gute Entwicklung, fand es jetzt nie langweilig oder so. Und ich sag mal, das Ende von der Serie deutet darauf hin, dass es eine zweite Staffel gibt. Wurde ja auch von Netflix schon bestätigt, dass es eine gibt. Und zum Teil würde ich sagen, würde es mich schon freuen, zu wissen, wie es weitergeht, weil es doch wirklich sehr interessant war. Gut. So, dann, oder was ich noch kurz sagen wollte, schon mal ein leichter Spoiler für meine Top 3, weil es immer auch sehr verglichen wird. Ich habe Stranger Things nicht mit dabei, weil Was? ich so überzeugt davon Nicht bin. Stranger Things. Nee, und ich sagen muss, dass Stranger Things in der Hinsicht wird ja immer sehr mit Dark verglichen, obwohl man das nicht so wirklich kann. Also, ich sag mal. Wird Stranger Things mit Life is Strange verglichen? Nee. Gar nicht. Nur mit Dark, wahrscheinlich. Weil es halt immer mal um Kinder geht und alles ein bisschen düsterer gehalten ist. Nur hat mir Also. Dark in der Hinsicht wirklich mehr gefallen als Stranger Things, weil die erste Staffel habe ich gehasst und umso mehr ich drüber nachdenke, umso weniger super gut finde ich die zweite Staffel. War auch sehr unterhaltsam, aber nicht so, dass sie in die Top 5 gehört. Na gut, jetzt kannst du auch weitermachen mit deiner dritten. Top 3 schon. Ja. Moment, ich muss kurz eine Spinne töten. Döde So. mal die Spinne. Habe ich schon. Augenruhe. Ich habe mich schon gemutet. Platz 3 ist auch nochmal. Ey, ich habe auf Platz 2, ich bin nicht eine Serie, die aus die 2017 rauskam, wollte ich mal sagen. Ist nicht Aber schlimm. Platz 3 ist auch nochmal Let's Play, was bei mir noch höher gerankt war. Und zwar. Auch Let's Play von Kronk und zwar Resident Evil 7 Biohazard Let's Play. Eieiei. Was, aber kann ich mal spoilern, nicht bei meinem besten Spiel 2017 war, sondern einfach ohne das Let's Plays ist es ein ganz okayes Spiel, mit dem Let's Play war es super, aber ich habe ja schon alles davor zu Kronk erzählt, deswegen kannst du weitermachen. Also war einfach ein schönes Let's Play, wo sich Kronk gut einfühlen gefühlt hat. Ja, es war wirklich richtig geil, weil Kronk hat auch immer Schiss. Hat er VR gespielt oder ohne VR? Ohne VR. Aber aus endlich mal mit Facecam. Das spielt ja mal nicht so gerne mit Facecam. Also Life is Strange habe ich gar nicht. Aber das hat er mit Facecam mal gespielt. Naja, ist auch nicht schlimm. Ich muss auch sagen, das geht jetzt ein bisschen kurz vom Thema ab, aber mir ist halt häufig aufgefallen, wie zum Beispiel jetzt bei Pizza, wenn die ihre Minecraft-Seasons aufnehmen, Ja. nicht immer die Fresse von denen zu sehen, also, das wäre wahrscheinlich ein bisschen böser, aber nicht immer das Gesicht von den Aufnehmenden oder Streamenden zu sehen, fände ich doch recht entspannt, vor allem bei Ja. solchen eher entspannten Let's Plays. Ja, das stimmt. Bei Life finde ich es auch super, dass er kein Facecam hat. Das stört einfach nur, finde ich. Ja, deswegen. Na gut, weiter zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist eine Serie, die dieses Jahr zum Abschluss gekommen ist und da Netflix gesagt hat, dass da die letzte Staffel rauskam, habe ich mir die Serie dann direkt angeguckt. Ja. Eigentlich wollte ich was anderes gucken, aber naja, das ist ja immer wieder so. Netflix-Liste, ungefähr 20 Sachen drin, da kommt was Neues raus, wird erstmal das geguckt. Ja. Nun gut, also mein Platz 3, meine Serie, wieder. Auf Platz 3 dieses Jahr ist Orphan Black, nennt sich die Serie. Das ist auch wieder eine Serie, wo man am besten nicht so viel spoilern sollte. Aber ich sag mal so, und zwar geht es darum, da ist eine nette junge Dame, die ist, was weiß ich, so aus was für Gründen noch immer abgehauen und kam dann irgendwann wieder in ihre Heimatstadt zurück. Also in der ersten Folge schon, damit fängt es so an, weil sie ihre Tochter besuchen wollte. So, hat sie gemacht, dies, das, bla bla, war dann wahrscheinlich auf dem Weg zurück, weiß ich, wer wo genau die hin wollte. Und auf einmal sieht sie eine andere Person, wie sie am Bahnsteig steht und irgendwas Komisches macht. Im Endeffekt stellt es sich raus, dass sie ihr Zeug ablegt, weil sie sich vor den Zug stürzen will. Und kurz bevor sie springt, guckt sie der Hauptperson in die Augen und es wird festgestellt, dass die zwei, also die Hauptperson und die, die vor den Zug springt, perfekt identisch aussehen. Wie als wären sie Klone. Oder so ähnlich. Also, oder Geschwister oder halt wie immer eineige Zwillinge. Oder ähnliches. Nun gut, im Endeffekt geht es dann darauf oder kommt es dann darauf hinaus, dass die Hauptperson die Identität von der annimmt, die vor den Zug gesprungen ist. weil sie hofft, dass sie mit ihrer schlechten Vergangenheit wegkommt und die halt Identität von der neuen da annimmt oder von der anderen. Und daraus entwickelt sich über 5 Staffeln doch eine recht coole Geschichte, die meiner Meinung nach, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich glaube, so die ersten 3,5 Staffeln ungefähr fand ich super gut. Dann hat es meiner Meinung nach so einen kurzen Hänger, weil dann doch noch ein bisschen zu viel kam, zu viel nebenbei, was ich hätte unbedingt sein müssen. Und das Ende, ja, was soll man sagen, ist halt Serienende. War ja, aber ein gutes immer. Ende, hat es sehr gut abgeschlossen. So, das war mein Platz 3. Gut. Mein Platz 2 geht's weiter. Welche Überraschung. Mein Platz 2, was ich heute die letzte Netflix-Staffel, die Staffel, die auf Netflix Deutschland zur Verfügung ist, war mein Lieblingsserie Supernatural. Dazu gibt's eigentlich nichts zu sagen, weil kennt mich schon jeder nach. Ich glaube, das war die 12. Staffel, die 13. und 14. gibt's auf Englisch, die 15. ist schon wieder geplant. Also auf jeden Fall, denke ich mal, kennt sicherlich jeder. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Staffel, die ich geguckt habe, ich weiß echt nicht, welches war. Mal kurz lunzen. Ich habe nämlich, kriegte nämlich dann nicht mehr durch. Das hört sich aber gut an. Staffel 10 war das erst. Ah. Das ja, gibt ja noch genug. Willst du, ich keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall gibt es 100, sind noch 100 geplant. Hört sich doch gut an. Also auf Netflix gibt das 10. Es gibt auf jeden Fall die 10. war jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Alle anderen fand ich bis vor super. Die war jetzt irgendwie, naja. Es ist jetzt zwar meine Lieblingsserie und eigentlich hat es immer ausgemacht, da immer Fälle zu lösen waren. Ja. Mittlerweile ist es einfach noch so: der eine wird besessen, dann müssen sie. Es ist schon die 3. Staffel, glaube ich, ineinander, wo irgendjemand von jemandem besessen ist. Irgendeinen keins mal so hat, eigentlich schon tot ist, in der Hölle war und den wieder rausholen müssen. Und wenn das gut beim ersten Mal sage ich cool, beim zweiten Mal ist der andere, sage ich gut, kann ja passieren. Wenn es auch gefühlt schon das 10. Mal ist, denkst du, oh, ja, ich weiß, es ist am Ende schafft, weil 18 weitere Staffeln sind ja schon geplant. Das ist natürlich richtig. Und, ja, es ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn du schon weißt, dass es schon mehr Staffeln gibt. Ja, und das Problem ist, es waren vielleicht von den dafür Staffel, hatte ich gefühlt immer 80 Folgen. Ja. Die 80 Folgen waren gefühlt halt 5 mit Fällen. Der Rest war halt, oh, wie kriege ich mein Keins mal los? Das war irgendwie. Ich gucke eigentlich Supernatural gerne wegen den ganzen Dämonenzeug und bla bla. Ah ja, deswegen bei mir Platz 2. Weil es war der einzige von 2 Serien, die ich geguckt habe dieses Jahr. Das hört sich gut an. Naja, gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 2. Mein Platz 2 wird höchstwahrscheinlich dein Platz 1 sein. Oh, ja. Tipp ich jetzt. Zwar ist es natürlich Tote Mädchen lügen nicht. Eine Serie, die dieses Jahr angefangen hat und ein doch sehr schönes Thema hatte. Oder nicht unbedingt schön, aber es ist schön, dass es dazu mal eine Serie gibt. Ja. Für alle, die es nicht kennen, gibt ein liebes Mädchen, welches sich umgebracht hat. Und dieser hat Kassetten aufgenommen, diese an verschiedene Mitschüler verteilt hat, welche ihrer Meinung nach, könnte man so sagen, dran schuld sind, dass sie sich umgebracht hat. Ja, pro Folge wird dann halt, ich glaube, ist jede Folge eine Kassette mehr oder weniger abgespielt. Auch die erste? Ich weiß es nicht. Wie waren denn das? Das waren doch 11, also 5 Kassetten insgesamt. 11. Jeder 2 Seiten. No. Und die 11. war ja dann, weiß ich gar nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss man sagen, dass das Thema aufgegriffen wurde, fand ich sehr gut. Man kann immer nur hoffen, dass die richtigen Leute diese Serie sehen, also zum Beispiel auch mal eben Leute, die mobben oder so, die Serie sehen und mal ein bisschen drüber nachdenken. Wird es höchstwahrscheinlich nicht so sein. Ja, das Problem. Oder nur wenige. Aber dass es sowas gibt, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Warum es bei mir nicht auf Platz 1 ist, kann ich noch kurz sagen. Ich fand, zwischendrin hatte sie doch auch kleine Hänger, wo man sich dann gedacht hat, hör dir doch einfach die scheiß Kassette an und mache hier dich Trubel und links und rechts und was weiß ich. Hör dir doch die Scheiße endlich an, damit ich weiß, wie es weitergeht. das war wirklich so. Aber ja, danach hat es halt schon ganz schön angezogen wieder. Ja. Die Enden wurden, es wurde immer krasser und das war schon sehr interessant. Da kommt ja dann übrigens 2018 irgendwann die zweite Staffel. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Bin ich auch sehr gespannt, ja. Ja, gut. Ja, genau. Kurz. Bei mir auf Platz 1 ist natürlich Tote Mädchen lügen dich, / 30 Reasons Why auf Englisch. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen, wie ich auf Englisch hieß. Ja. Oh, das hast du alles schon gesagt. Den kannst du mit deinem Platz 1 weitermachen. Genau. Ja, mein Platz 1 bei den Serien. Kam, weiß gar nicht, ob dieses Jahr die dritte Staffel davon kam. Ich weiß, dass Anfang nächstes Jahr die vierte Staffel kommt. Und zwar heißt diese Serie Black Mirror. Falls jemand Black Mirror nicht kennt. Und zwar ist das eine Serie, die man so wirklich nicht direkt als Serie erkennen würde direkt, denn pro Folge wird eine andere Geschichte erzählt. Die Geschichte, die Black Mirror erzählt werden, finden alle in einer, man könnte sagen, ich würde nicht direkt sagen, alternative Realität, sondern so leicht in der Zukunft statt und zeigt auf, was mit der Entwicklung alles für Scheiße passieren kann. Zum Beispiel, das, was jetzt passend dazu in China ja passieren soll, ist Black Mirror eine Folge, bei der man sich gegenseitig bewertet. Und die Hochbewerteten, wie es dann in China auch sein soll, kriegen dann coolere Sachen oder werden halt bevorzugt in verschiedenen Sachen und Leute, die schlecht bewertet werden, sind dann der sogenannte Abschaum, obwohl es eventuell ganz nette Menschen sein können. Und die Hauptperson in dieser Geschichte ja, versucht das eben, immer nett zu sein. Dann kommt es irgendwo dazu, dass sie sich, was weiß ich, aus verschiedenen Gründen immer mehr negative Reviews kriegt, muss man ja dann so sagen. Und ja, das artet dann alles ein bisschen aus. Und so ungefähr ist die Serie aufgebaut. Das ist, wie gesagt, alles so ein bisschen, ich würde sagen, mehr in der Zukunft. In naher Zukunft gelegen, mit ausgebauteren Techniken, sag ich mal. Und im Endeffekt passiert immer irgendwas. Und das endet dann in irgendeinem Drama oder so. Mhm. Fand ich extrem spannend. Ist manchmal auch wirklich, wo man sich denkt, okay. Und da freue ich mich schon auf die vierte Staffel, wie gesagt, die dann nächstes Jahr kommt. Anfang. Laut Netflix-Trailer. Original. Ich weiß nicht, ob die Original ist. Ich guck mal. Aber ich glaube nicht. Ach, ey. Ich hab immer 20 Browser auf, okay. Die sind auf meine drei Bildschirme alle verteilt. Ach, Black Mirror ist sogar Netflix Original. Ja, sag ich auch. Na gut, dann machen wir weiter mit. Wo ist meine Liste? Mit Spielen 2017. Mit der Top 5 unserer Spiele. Fang mal an, am besten. Ich wieder? Ja. Oh, das war, ja, ganz schön hart. Und eigentlich darf Platz 5 nicht auf Platz 5 sein, sondern Platz 1000. Aber irgendwie musste ich es dann doch auf Platz 5 nehmen. Und zwar ist es PlayerUnknown's Battlegrounds. Abgekürzt PUBGIS. Ist bei mir Platz 5. Alleine, weil ich es wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, weil ich es bestimmt am meisten gespielt habe 2017. Und ja. Ich ja, das sage ich auch wieder gerne, als das gerade aus der Beta kam, nicht verwechseln, jetzt kam es aus der Early Access raus. Obwohl bei Steam immer noch Early Access, glaube ich, da steht. Sie haben das wahrscheinlich noch nicht geupdatet. Der Preis ist auch nicht höher geworden. Da haben die wahrscheinlich keine Zeit. Auf jeden das Fall weiß ich noch, als das gerade aus der Beta rauskam, habe ich alle genervt. Vor allem Novo, hier lass mal das spielen. Und alle haben gesagt, vor allem Novo, nee, so Rotz. langweilig. Das ist genauso Rotz wie Hitzi. Das spielen wir nicht. Bis ich dann nach 8 Jahren, also das war glaube ich eine Woche lang, jeden Tag dann, komm, kauf dir mal, kauf dir mal, kauf dir mal, kauf dir mal, kauf dir mal PUBG. Dann haben wir es gekauft, haben es wirklich mit als einer der ersten gespielt. Als wir angefangen zu spielen, gab es nicht mal Map-Marker. Also du konntest nicht mal markieren, wo du auf der Map bist. Will ich nochmal sagen, es gab gefühlt 2 Waffen. Und Guck mal kurz was nebenbei. Erzähl ruhig weiter. ja, aber auf jeden Fall, allein wegen den vielen Spielstunden, ist es viel schief gegangen mit dem Spiel. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich bin zwar nicht mit der 1.0 Release, bin ich nicht zufrieden, aber alles, was davor war, trotz wieder Server-Downs und Lags, ist es doch Platz 5 2017, weil einfach, ja, weil wir es einfach viel, viel, viel, viel, viel gespielt haben. Und auch da, wo wir es gespielt haben, eigentlich der meiste Zeit Spaß gemacht hat. Außer man hat es überspielt. Aber wenn man PUBG gewinnt, ist es schon geil. Das ist allerdings Und auch richtig. immer geil, ja, wenn man schön Kills macht, es macht einfach Spaß. Macht uns sowas Es mal hat schon coole gewinnen, macht Sachen. Spaß. Aber ist natürlich trotzdem immer schwierig. Na gut, ich mach mal, bist du fertig? Ja. Dann fange ich mal oder mache ich mal weiter mit meinem Platz 5. Ich muss sagen, zu meiner Top 5 vorher, ich habe nicht alle Spiele gespielt. Ich habe auch nicht alle Spiele durchgespielt. Ich habe gut von denen, die Ich habe aufgelistet alle sind. durchgespielt, die aufgelistet sind, außer Online-Spiele. Von denen, die aufgelistet sind, habe ich wirklich alle gespielt oder zum Teil angespielt. Bis auf eins. Das habe ich im Let's Play gesehen. Na cool. Mein Platz 5 ist South Park. South Park ist bei mir Platz 5, weil Direkt der ich choleris das. Reisprobe. Genau, die rektakuläre Zerreißprobe oder das Fractured But Whole ist bei mir Platz 5, weil es wirklich ein Spiel war, was ich selber gespielt habe und das aufgrund dessen du es wahrscheinlich besser einschätzen kann. Hab's auch durchgespielt, hab mich durchgequält, könnte man zwischenzeitlich sagen. Kurz zum Spiel. Hört sich nach Ubisoft-Spiel an. Hört sich wirklich nach einem Ubisoft-Spiel an. Ich muss sagen, ich fand den ersten Teil echt geil. Der war kurz, also nicht kurz, mit 8 Stunden doch eine gute Länge. War knackig, man hatte alles drin. Der Humor war gleich, das South Park Feeling war einfach da. Und das hat mir beim zweiten Teil, fand ich es eher schwierig. Es war häufig in die Länge gezogen, ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe. Ich glaube, 14, 15 Stunden ging's. Das hätte aber ruhig wieder auf 8 machen können. Ich meine, das Kampfsystem war ein bisschen komplexer, was ist alles ein bisschen in die Länge gezogen hat und es fühlt sich so an, wie du spielst das Intro oder wie sagt man, ein Prolog Ja. und dann machst du einen Endkampf und bist durch. Ich meine, das, was passiert ist in der Story, war ganz lustig. Das Superheld-Setting gefällt mir immer, aber es war okay, sag mal. Es war okay, so viel kann man sagen. Naja, das hört sich ja nicht so russisch an. Nee, so rosig war es nicht. Ja, mal Aber nebenbei habe ich auf Metakritik, suche ich mal die Spiele raus. Also von der weltweiten Presse fange ich so bei PlayerUnknown's Battlegrounds an. Hat zwar nur ein paar Kritiken von der Presse gekriegt, weil es erst vor kurzem voll released ist. Und es hat auch alle kamen erst am zwischen 21. und heute. ja. Also zwischen einer Woche, 7 Tage genau, deswegen sind es noch nicht so viel. Was ich nicht verstehe, warum man das Spiel 100% bewertet, kann man auch fragen, was es für ein komisches Medium ist. Aber PlayerUnknown's Battlegrounds hat einen 86, das können wir eigentlich so, finde ich eigentlich in Ordnung dafür. Ja. Und South Park hat auf PC 81% Bewertung. Ja, da könnte man jetzt auch so sagen, meiner Meinung nach. 81 ist ja durchschnittlich überdurch, also okay. Gutes okay, könnte man sagen. Gut ist okay. Ja, so war es auch. Das South Park, das Feeling kam perfekt rüber. Das Spiel an sich war so, naja. Von daher. War schon weiter mit was war's Platz? Pure. 4. Platz 4 kann ich aber sagen, hat Metacritic 83. Also schon besser Ui. als South Park. Also es ist ja wirklich. Viel besser. Ist ja wirklich, also wirklich Stufe nach oben. Ja. Unsere 2% sind, ist bei mir PS2018. Ui. Oder auch voll gesagt Pro Evolution Soccer 2018 oder Winning Eleven, wenn ihr aus Asien kommt. Man weiß ja nicht, von wo ihr zuhört, welchen Namen man jetzt sagen muss. Ja, Fußballspiel, was soll man sagen? Es ist meilenweit besser als FIFA. Es ist halt. es ist halt eine Simulation. In die ja. Ist mittlerweile. Machen die echt gute Fortschritte. Man merkt halt, warum es wirklich nur 83 ist, wollte ich auch so bewerten. Ich hätte jetzt 85 gesagt. Weil Offline gibt es in der Meisterliga, also im Singleplayer, gibt es eine Verbesserung. Aber jetzt nicht spielerisch, sondern halt noch drumherum. Und ich eigentlich muss man sagen, das Wichtigste an dem Spiel ist, was spielerisch passiert und nicht wie die Zuschauer aussehen, nicht wie die Faces aussehen, sondern eigentlich spielerische. Und spielerische, das sagt hier komplett die Presse, muss man wirklich zugeben, ist PS wirklich weit FIFA voran. Also das wenn das hat so viele FIFA Fanboys und Spieler, die gesagt haben, eigentlich ist PS das bessere Spiel. Aber FIFA hat halt die größere Community, also die größere Online-Community, natürlich auch so mit Turniere und natürlich alle Lizenzen. Das stimmt leider. Das ist halt einfach so. Und PS ist halt eine Simulation. Also es ist nicht wie bei FIFA, es gibt immer Muster, wie einfach von hinten drauf schießen, wie jetzt im aktuellen Teil von einer gewissen Position schießen, so 20 Meter und der ist drinne. Ja, aber dass es noch keine Defizite gibt. Online werden es immer besser, aber müssen es immer noch besser werden. Aber sonst, also wenn es so weitergeht, wenn die sich jedes Jahr weiterentwickeln, sind sie auf einem guten Weg. Und das, also da habe ich mich dieses Jahr war es wirklich wieder so, dass man so eine Top-Liste packen konnte. Na, hört sich doch gut an. Na gut, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 4. Mein Platz 4 ist auf Platz 4 und nicht weiter oben, weil ich nur zu einem gewissen Zeitpunkt bisher gespielt habe. Und mir dann die Lust verlassen wurde. Jetzt und zwar ist das Elex. Elex bei mir nur Platz 4. Aus dem einfachen Grund, weil ich meine, es ist halt auf der Top 5 Liste dieses Jahr, weil es halt, es ist, man merkt, das Piranha Bytes Spiel, es steckt unfassbar viel Liebe drin. Das Setting oder wie die Map aufgebaut ist, würde ich sagen, gefällt mir extrem gut. Es fühlt sich an wie was in dieser Zeit hätte sein können. Oder in dieser Zeit sein wird, müsste man ja fast sagen. Ist ja, spielt ja der Zukunft. Sagen wir mal kurz, wie soll man sagen? Man ist natürlich wieder ein Typ, der irgendwo abgestürzt ist, aus welchen Gründen noch immer. Findet irgendeinen Typ, der einen in irgendein Lager bringt. Kann sich dann überlegen, ob er sich den Lager anschließt oder irgendjemand anderen. Erlebt halt seine Geschichte und versucht halt dann den Endboss wahrscheinlich zu töten. Soweit bin ich aber nicht. Und zwar. Worum es bei mir nur Platz 4 ist, kann ich kurz erklären. Ich habe jetzt gespielt, 24 Stunden und bin immer noch im ersten Akt, weil der erste Akt, wie soll man sagen, dafür da ist, die Welt kennenzulernen, könnte man fast schon sagen, oder ja. Die Lager und die Umwelt und alles. Das Problem ist nur, dass es dann viel hin und her gelaufen für mich ist. Und ich als einer, der Rollenspiele schon nicht so gerne spielt, da wirklich Probleme habe, am Ball zu bleiben, habe dann nach 24 Stunden aufgehört, fand es aber trotzdem so gut, dass es bei mir immerhin auf Platz 4 in der Liste ist. Man kann mir auch vorstellen, dass es besser wird, wenn man es länger spielt. Da ich das nicht habe, muss ich jetzt erstmal auf die Platz 4 packen. Ja, dazu muss man halt noch sagen, brauchen Sie sich von den internationalen Kritiken verunsichern lassen, weil ich habe nämlich gerade mal geguckt, ist ganz schön hart. Elex auf PC, Metacritic 67 und auf PlayStation 58. Da muss man jetzt wirklich ganz ehrlich sagen: Forsaken World hat 72 oder so. Eieieiei. Also besser auf Forsaken World ist es hundertprozentig, dass. Da wird schon meine Hand für das Feuer legen, nicht nur einmal. Ja, generell Spiele, die besser sind, Call of Duty. Das reicht eigentlich schon, Ente. Ja, Dauerspiele von 2, gut 66, ist 1% hinter Elex. Ja, dann wisst ihr, es ist spielerisch schon besser als Star Wars Battlefront. Spielerisch schon besser als Star Wars Battlefront auf PS4, eine 58. Ja. Man muss also wirklich sagen, Elex funktioniert nur in Deutschland und höchstwahrscheinlich in Russland, ja, weil einfach dieser, wie sagt man, wisst schon, Ruhrpott-Humor funktioniert halt nur im Deutschen. Und ja, ja, das Spiel hat viele Fehler, das muss man sagen. Aber hat doch so viel Liebe im Spiel und so viel Easter Eggs, muss man auch sagen. Ja. Weil die merkt man höchstwahrscheinlich erst, wenn man sich oder merkt man viel mehr, wenn man sich mit Rocket Beans auseinandersetzt. Mhm. Zum Beispiel ein Easter Egg, was ich sehr lustig fand, da gibt es einen Charakter, der Gregor heißt, und er erzählt was von einem Plauschangriff. Ist ein nettes Easter Egg, weil der Gregor von Rocket Beans einen Podcast hat, der Plauschangriff heißt. Und weitere Easter Eggs, die ich jetzt erstmal richtig nicht weiter verraten werde. Also es steckt viel Liebe drin. Hat aber, wie gesagt, doch die ein oder andere Schwäche. Ja, also man merkt es wirklich. Edix hat halt in Deutschland Gold Award von GameStar bekommen. Den Award, dieses, in Deutschland haben die ja wirklich Haufen Awards abgeräumt. Wir haben gefeiert, Leute, große Leute wie Kronk, Rocket Beans, eigentlich alle größeren Leute in Deutschland, die halt auch Gothic mochten, wie auch immer, sagen, Edix ist ein geiles Spiel, klar hat es Mag, muss man ehrlich sagen, aber dafür, wie gesagt, haben die halt ein Budget von so viel wie bei Call of Duty eine Render-Sequenz dauert, wie nennt man es, eine Zwischensequenz dauert. So viel Budget hat ja Edix halt für das ganze Spiel gehabt. Und dafür, das ist halt wirklich, ich habe knapp 50 Stunden gespielt und bin durch. Da muss man wirklich sagen, das ist schon super. Und man muss halt auch noch mehr dazu sagen, wenn man Gothic nicht gespielt hat, ist es halt wahrscheinlich direkt schon mal 10% schlechter. Könnte man so sagen, ja. Deswegen. Ja, deswegen nicht abschrecken lassen von den internationalen Metacritics, weil klar, also habe ich nur auch schon gesagt, klar, wenn wir jetzt plötzlich irgendein Rollenspiel, was ein Low-Budget-Rollenspiel kriegen, was nur in Texas funktioniert hat, weil es texanischen Humor hat, und dann ins Deutsche übersetzt wird, und wir denken, ey, wieso ist das so gehypt, das ist doch absolute Grütze, dann würden wir auch genauso werden. Das stimmt. Ist halt, es ist wirklich Fan-Liebling. Ja, das stimmt. Und der zweite Teil kommt ja schon. Wir haben es zwar nicht offiziell bestätigt, aber sie haben schon das Geld für gekriegt. Von irgendeiner deutschen Stiftung. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich und ich. Ah, ja. Bevor Elix 1 released war, haben die ja schon einen Geldcheck gewonnen hier für Gamesförderung Deutschland. Für Elix 2 stand direkt so drauf. Deswegen muss man schon Elix 2 kommen. So, da war schon bei mir bei Platz 3 weiter. Und Platz 3 ist bei mir Elix. Naja, passt ja. Aber auch mal wieder alles dazu schon gesagt, deswegen kannst du nicht weitermachen. Genau, Elix, wie gesagt, aber bald. Gut, mein Platz 3. Mein Platz 3 habe ich selber nicht gespielt, habe ich Let's Play zurückgesehen und das erst vor kurzem. Genau zur Zeit vor einer Woche oder anderthalb Wochen bin ich mit dem Let's Play fertig geworden. Und zwar ist es Horizon Zero Dawn. Habe ich wirklich lange nicht beachtet für mich. Ja. Weil ich selber keine Playstation habe und auch kein Konsolenspieler bin und es weiterhin ein Rollenspiel ist. Und wie ich auch heute bei Gregor gehört habe in seiner Top 10 oder was gestern, weiß ich gar nicht. Es ist halt, hat halt so den gewissen Ubisoft-Touch, was mir, wenn man das vom Anfang so hört, auch immer erstmal wahrscheinlich negativ aufhören würde oder erstmal eine negative Einstellung da lässt. Mhm. Aber alles in allem muss man sagen, ist es wirklich meiner Meinung nach ein echt gutes Spiel geworden. Was mir gefällt, oder was ich wirklich positiv finde, ist das Story-Pacing, könnte man sagen. Man erfährt recht viel und man erfährt recht viel recht schnell. Es wird alles super aufgelöst, meiner Meinung nach. Und man hat halt nicht dieses, meiner Meinung nach, typische Rollenspiel-Ding, dass du eine Quest löst und dann einen Satz erfährst, sondern recht viel. Mhm. weiterhin muss man sagen, ich habe dadurch, dass ich gespielt habe, kann ich dazu nicht viel sagen, aber es sieht dann doch sehr spaßig aus im Spiel. Und ja, es macht, man könnte sagen, meiner Meinung nach macht es vieles richtig. Sogar sehr vieles. Kann ruhig in der Hinsicht, sollen wir sagen, weitergemacht werden. Mit der Fortsetzung, genau. Vielleicht kommt ja ein zweiter Teil. DLC gibt es ja schon, wozu ich jetzt noch nichts gesehen habe. Aber das war eine gute Marke, die gerne weitergeführt werden darf. Das stimmt, eine gute eingeführte Marke. Hat ja, glaube ich, auch hier die beste, ja, wie nennt man das, die beste neue Marke 2017 gewonnen. Kann sein, also es hat... Die beste, wie nennt man das, beste neue Franchise, nennt man das so? Ja, da gibt's eine ganz bestimmte Abkürzung. Ja, also aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Das haben die auch verdient gewonnen. Genau. Naja, wie gesagt, mehr habe ich so nicht zu sagen. Weil, da, wie gesagt, dadurch, dass ich das so gesehen habe. Bei mir Platz 2 ist Horizon Zero Dawn. Ich glaube es nicht. Ja, das soll ich jetzt sagen. Also mein Dings PS4, ich wollte aber schon gerade nicht, dann machen wir rüber gucken. So viel ist auch nicht da. Neben der PlayStation, bei mir liegen ja wirklich nur Exklusivtitel da. Ja, verständlich. Gut, und PlayStation, und PS in der Super Deluxe Edition mit PS USB-Stick. Ui. Ja, trotzdem, ich meine, so viel Krasses kann doch dieses Jahr gar nicht Exklusives raus. Es geht ja das nächste Jahr weiter. Mit unter anderem hier Days Gone, Death Stranding, den Rest habe ich mir vergessen. Das war denn? Days Gone war das Zombie-Ding, gell? Genau, also soll, das sind alles so Spiele, das heißt, wenn ich jetzt sage, die kommen nächstes Jahr raus, Days Gone sollte dieses Jahr schon rauskommen, Death Stranding wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht rauskommen, The Last of Us 2 gibt es derzeit auch nur einen Trailer, der halt null mit dem Spiel zu tun hat. Das stimmt. Weil das, was da passiert, wird nicht im Entferntesten im Spiel passieren, deswegen aber ich sag mal so in Zukunft, in planbarer Zukunft, solange es nicht wie mit Last Guardian wird, dass ich mir eine PlayStation 3 kaufe. Wie mit Shenmue. Shenmue kannst du nächstes Jahr auch rauskommen. Aber nicht wie das wie Last Guardian bekommt. Ich kaufe eine PS3 und dann sagen sie, ach, ist der Reis noch auf PlayStation 4 umgestiegen. Naja, kann man nur hoffen, dass demnächst nicht eine neue Konsole kommt, sondern die mit der PS Pro erstmal durchstarten. Weiter. Ja, von mir, ich finde es eigentlich ganz gut. Von mir aus können jetzt in der Trend weiterbeiten, dass sie die Konsolen upgraden. Dass sie halt dann halt sagen, na gut, wir bringen jetzt PS Pro raus und Xbox One X. Dafür müsst ihr halt leben, wenn ihr die nicht habt, dass ihr das Spiel halt vielleicht mal ruckelt. Ja, damit eben. Müsst ihr halt leben, auch nicht dieses, ne, dann könnt ihr das halt gar nicht mehr spielen. Das ist, ja, vor allem, weil es ja kaum Abwärtskompatibilität gibt. Ja. Was meiner Meinung nach absolut schwachsinnig ist, aber naja. Egal, aber auf jeden Fall, ja, muss ich dazu sagen, Tasse spielen am Controller, an der Konsole, vor allem Shooter. Es war in Horizon ein elementarer Bestandteil. Und trotzdem habe ich es durchgespielt, weil es so viel Spaß gemacht hat und einfach richtig, es war einfach ein fantastisch geiles Spiel, was mega, mega, mega viel Spaß gemacht hat. Deswegen kann ich mir vorstellen. Echt bei mir Platz 2. Genau, so mein Platz 2 hatten wir auch schon in der Liste. Und zwar ist es PUBG. Grund ist halt genauso das Spiel, was ich am meisten gespielt habe dieses Jahr. Bei LoL habe ich keine Stundenanzahl, wie viel ich das gespielt habe. Ich glaube, sicherlich immer noch weniger als PUBG. Ja, was soll man zu PUBG noch großartig sagen? Das Spiel hat seine Fehler, was aber höchstwahrscheinlich immer noch durch das Entwicklerstudio zustande kommen wird. Weil man muss halt sagen, wenn einer von euch jetzt Millionär wird, arbeitet er auch nicht um 520% besser, wenn er es nicht kann. Aber man merkt, dass viel gemacht wird. Man merkt, dass sich die Entwickler auf jeden Fall Gedanken machen und selbst Patches über Weihnachten, nach Weihnachten und wahrscheinlich auch bis Silvester kommen. Ja, sonst, wie gesagt, eigentlich ein spaßiges Spiel, wenn alles funktioniert. Und ja, mein Platz 2. Oh, warte, ich wollte noch kurz gucken. Horizon, Zerro, Zero Daphne hat eine 89er Metacritic. Was ist da? Da gucke ich doch mal kurz nach PUBG. PUBG habe ich dieses Jahr, nee, wegen Stunden, PUBG habe ich dieses Jahr 459 Stunden gespielt. Ich habe, glaube ich, 317. Ja, ich habe ja wirklich viel noch nicht alleine gespielt, sondern mit anderen Kumpels. Und ja, es macht es scheiße. Für dich zum Beispiel nicht. Ja, es ist, wie gesagt, es braucht auf jeden Fall noch Verbesserungszeit. Das stimmt. Alter. Aber sonst wirklich, wirklich spaßig. Kann man nur nicht unendlich lang spielen. Und weil du es vorhin gesagt hast, wenn wir PUBG gekauft haben, ich weiß es gar nicht. Ich habe geguckt. Geht doch da, oder nicht? Ja. Gekauft, dachte ich mal. Hier steht immer Spielzeit da und zuletzt. Also du hast es länger nicht gespielt, dann steht der Kauf-Dings da. Aber da zuletzt Sonntag du ist... Du kannst auf jeden Fall irgendwo... Irgendwo kannst du es sehen, ja. Deine Käufe kannst du angucken. Auf jeden Fall kann man sagen, das müsste irgendwann Mitte April gewesen sein. Ich habe geguckt, mein erster Screenshot, den ich hochgeladen habe, mit Ghillie-Suit war am 19.04. Und das war ja nicht der erste Tag, das heißt, man hat schon ein, zwei Tage länger gespielt und das war auf jeden Fall nach dem ersten Pete-Suite-Video davon, welches am irgendwann 20.03. rauskam. Also würde ich sagen, Anfang Mitte April haben wir das gekauft. Ja. Warte, ich guck mal hier gerade einen Einkaufsverlauf. Wann hast du das? April? Ja, müsste irgendwann April gewesen sein. Sehr gut geraten. 1. April. Ah, siehst du. 1. April 2017 habe ich 3,48 Euro Guthaben bezahlt und 26,51 Euro PayPal. Und vor Tag davor Counter-Strike Go Schlüssel. Traurig. CSGO. Glaube ich, zum letzten Mal gespielt, irgendwann im Juni oder so. Muss man auch nicht mehr machen. Ich habe das kommt, im Mai zuletzt gespielt. Reicht doch. Wenn es eine Top-Liste geben würde, wäre, glaube ich, dieses Jahr Counter-Strike nicht Platz 1, sondern Battlefield. Battlefront, meine ich. Also egal. So gut. Machen wir weiter mit Platz 1 der Spiele. Bei mir ist Platz 1. Wer hätte es anders gedacht, Life is Strange Before the Storm, das Prequel von den anderen Entwicklern von Life is Strange, auch mit einer anderen Chloe-Stimme, was überhaupt nicht auffällt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich lese auch mehr. Also, bin ich eher beschäftigt mit Lesen, weil ich nicht Englisch kann. Ja, ich versuche manchmal mal so ein bisschen Englisch zu lernen, aber, also was heißt zu lernen? Und, nee, wenn das, ich lese das lieber. Aber, deswegen habe ich durch den Insider das Life is Strange nicht mitgekriegt, weil die das halt natürlich nur im Englischen so sagt. Wo ich ja, so, toll. Ja, weil die sagt irgendwie immer hella yes für halt hell dein, yeah. Hallo ja. So ja. In Englisch, in Deutsch wieder ja. Und der war das Insider und zum Schluss des Spiels, ach scheiße, ich werde das spoilen, aber auf jeden Fall geht's irgendwie noch aufs Blatt, bla bla bla. Und dann sagt die Max zu der Chloe, die das so eigentlich immer sagt, so hella yes. Und die Chloe sagt halt in ihren anderen Ich so, wer sagt denn so einen Scheiß? Und ich hab mich so, hä? Kommt die denn ja da jetzt drauf? Bis ich dann danach erstmal gelesen hab in Foren, ach stimmt, die sagt das ganze Spiel hella yes. Das ist nicht Aufmerksamkeit des Story-Verfolgen. Ich habe das wirklich das ganze Spiel nicht mitgekriegt. Aber deswegen hab ich das auch absolut nicht mitgekriegt, dass eine andere Stimme war, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem, Life is Strange habe ich ja erst nachgeholt, den ersten Teil. Das war schon, Gothic ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten, aber das kann man ja nicht mit Life is Strange vergleichen und auf eine Liste setzen. Stimmt. Deswegen somit beste Erfahrung auf jeden Fall Life is Strange. Und jetzt Life is Strange Before the Storm, obwohl ich ein bisschen skeptisch war, wegen gesagt an das Entwicklerstudio, also Deck 9, genau Deck 9, die ja nur Fans von Life is Strange waren und deswegen das gemacht haben, während Dontnod Life is Strange 2 macht. Aber man kann über Before the Storm nicht viel sagen, außer es ist ein Prequel. Es handelt vor der Zeit. Man sieht ein bisschen was davor, mehr kann man nicht sagen, wenn man sonst alles spoilt. Man könnte sagen, quasi spielt vorm Sturm. Genau, es spielt vorm Sturm und ist exakt dasselbe. Also dasselbe Engine. Also die haben das wirklich super gemacht. Es ist wirklich genau dasselbe. Also es hört sich schlecht an. Aber gut gemeint. Genau dasselbe in gut. Ja, kann ich mir vorstellen. So, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts zu gucken, wollte ich mal machen, aber beziehungsweise habe ich, glaube, vom ersten Part, vom ersten, vor der ersten Season, vor der ersten Staffel, vor der ersten, wie sagt man das? Episode. Vor erster Episode ein bisschen was gesehen. Wenn die Zeit gekommen ist, hole ich es mal nach. Deswegen kann ich da so viel genau. Nicht zu sagen. Na gut, jetzt zu meinem Platz 1 dieses Jahr, das Spiel, welches ich kann ehrlich gesagt noch nicht wirklich sagen, warum. Aber dieses Spiel finde ich einfach so grandios und ich mag irgendwie das Design und die Charaktere und was weiß ich. Ist von mir Nier Automata. Nier Automata, ein Spiel, welches ich aus welchen Gründen auch immer nach dem ersten E3-Trailer, den es damals gab, mir gedacht habe, scheiße, ich brauche dieses Spiel. Und in dem Spiel ist, glaube ich, ja, die Hauptcharakterin, Frau, Tobi, von irgendwo oben runtergesprungen mit dem Schwert und hat die verbundenen Auge und habe mir gedacht, wenn dieses Spiel rauskommt, wenn es PlayStation-only ist, dann trete ich Sony zusammen. Aber naja, gut, dann hast du nicht weit gespielt. Nee, dann muss, genau, dann kam es raus, ich habe es ein bisschen gespielt, habe, muss ich sagen, nur 5 Stunden gespielt, hatte die 5 Stunden mega Spaß und dann kam dieses typische Rollenspiele, Laufen von A nach B, das ist mir gerade zu viel. Habe es aufgehört, wollte es immer mal weiterspielen, habe zwischenzeitlich extrem viel von dem Spiel gehört und ja, was soll ich sagen? In 5 Stunden, die ich gespielt habe, habe ich effektiv, glaube ich, 3 oder 4 Endbosse getötet, die alle doch sehr liebevoll waren, sehr japanisch strange. Wenn man die Wirtnis eines Japaners kennt, kann man sich auf die Endbosse freuen. Und warum ich es außerdem kurzzeitig zurückgelegt habe, oder was heißt kurzzeitig, jetzt schon länger, ich bin übrigens wahrscheinlich als einziger Mensch der Welt im Tutorial, in dem du theoretisch nicht sterben kannst, gestorben. Das sollte doch bitte von meinem Skill sprechen, warum ich solche Spiele nicht so lange spielen kann, ohne dass ich vor Frust explodiere. Falls ich jetzt jemand frage, wie man kann beim ersten Boss sterben oder beim Prolog, dann muss sagen, man hat ja eine Health Bar, also du hast keine Auto-HP-Regeneration, wenn ich mich recht erinnere. Nee, hast du nicht. Außer im Prolog. Da regeneriert sich deine HP automatisch. Und ich habe es geschafft, mich so bei dem ersten Boss festzustacken, dass er mir die komplette HP runtergezogen hat, schneller als die Auto-HP-Regeneration durchgekommen ist, die bei einem bestimmten Punkt des Lebens immer auf Slow geschalten hat und sich vollgeheilt hat. Mhm. Das zu meinem Spielskill. Da würde ich mal einer fragen, was da los ist. Was bei mir eigentlich los ist. Nee, sonst, wie gesagt, was man hört, ist schon geiles. Macht wirklich spielerisch zu der Zeit, die ich gespielt habe, Spaß. Es war vom Design her wirklich viel Spaß. Es ist wirklich alles sehr liebevoll gestaltet und hat mich extrem gefesselt. Das hat mich, oder dieses, dieses Setting oder dieses Spiel ist so sehr in der Hinsicht mitgenommen oder ist mir so hart im Kopf verankert, dass ich mir sogar ein T-Shirt von die Automata gekauft habe. Und ich habe mir effektiv von noch keinem Spiel ein T-Shirt gekauft. Muss man so sagen. Shenmue zählt nicht, weil das ist nicht da. Wahrscheinlich bis Shenmue ankommt, habe ich vergessen, dass ich das T-Shirt mitbestellt hatte. Und dann mache ich die Umfrage, sage, ich hätte es gerne für PC und kriegst für die PlayStation 4. Das erwarte ich für nächstes Jahr. Ja, dauert wahrscheinlich lange. Ja, wie gesagt, sonst, das kann man über Nier sonst noch sagen, ist halt ein Hack and Slay, was auch zu der Zeit, als ich es angefangen habe, sehr gepasst hat, weil wir ja unter anderem Ruby gespielt haben. No. Und God Eater und alles sowas, von daher hat es dann noch besser gepasst. Und ja, wie gesagt, deswegen meine Top 1. Soundtrack kann man auch sagen, auch sehr gut. Hat bei Video Game Awards auch den Preis dafür bekommen für unseren Soundtrack. Und das war meiner Meinung nach zu Recht. Und ja, das war's. Falls jetzt irgendjemand fragen sollte, warum habt ihr solche Spiele wie Persona oder Wolfenstein oder was weiß ich nicht dabei? Ich persönlich habe Persona nicht gesehen und fand Wolfenstein nicht so spannend. Ich hab die auch nicht gesehen. Hey, stimmt, Tailpad hab ich noch gesehen. Fand ich auch eine nette Idee. Aber, ja, nee. Eigentlich hätte ich's vor South Park gepackt, wenn ich selber gespielt hätte, aber ich habe es nur im Let's Play gesehen und da hat es mich nicht so sehr mitgerissen. So, bevor es jetzt weitergeht, gucke ich mal ganz kurz was. Gut. So, machen wir weiter. Nur, da wir jetzt für alle, die sich nicht für Musik interessieren, können jetzt ausschalten, denn jetzt geht es nur noch um Musik. Genau. Bei dem dritten Punkt, der Top 5 Alben 2017. Ich kann vorher nochmal sagen, für mich war es unfassbar schwer, 5 Alben zu finden, weil als ich meine Last FM Liste durchgeguckt habe von Alben, die ich dieses Jahr am meisten gehört habe, waren alle, oder 90% Dezember 2016. Echt? Also, ja. Ich habe, glaube ich, 30 Alben, die ich gut fand, rausgeschrieben. Mir war es ultra schwer, da Top-Liste zu machen. Ja, wie gesagt, ich hatte da wirklich, ich habe viel von letztes Jahr gehört. Und dieses Jahr wirklich sehr wenig, deswegen. Ich hab 5 zusammen gefunden. Davon muss ich gestehen, dass ich ein Album theoretisch nicht gehört habe, aber die Alben, die auf die Lieder sind, kenne. Weswegen das mit drauf ist, weil ich die Lieder ja kenne und die Lieder auch gut sind. Nun gut, naja, gut. Soll ich diesmal anfangen oder fängst du an mit Platz 5? Ich fange wieder an. Ja, fang du an. Bei mir Platz, also wie gesagt, bei mir war es ultra. Nee, warte, stimmt, ich habe hier eine Notiz stehen. Ich habe noch vor Platz 5 habe ich noch 4 andere Alben. 4 andere Alben geschrieben. Das heißt, Alben. 4 Dinge noch geschrieben, die ich nicht mit die Top-Liste genommen habe, weil es entweder sozusagen Re-Releases waren, Singles oder pro MP3-Download, weswegen ich jetzt nicht als Album-Release zählen würde. Also aber als, ist nicht der MP3-Download, wenn es ein Album ist, wo ein Album? Ja, für mich ist es, also für, was gestehen, es ist ja kein Album. Es ist kein Musikalbum der Band, wie man sagen soll. Und zwar, unter Platz 5 ist bei mir die Re-Releases, die 2 CDs, die es auf der Crowdfunding-Plattform, was weiß ich, für den Empathy-Test gab, Safe from Harm und Losing Touch. Und zwar, weil auf den 2 CDs mit, das sind vielleicht 20, 20 Lieder drauf, wovon 3 Lieder, glaube ich, neu sind. Deswegen habe ich das jetzt nicht mit in die Top-Liste aufgenommen, weil das war, sind immer einfach Re-Releases der Singles, die ich schon habe auf CD, also auf dem Album. Das ist ja, ich habe sowas mit reingenommen. Und dann habe ich noch, weil es halt einfach nur ein Lied war, Maxi, Menü, Gottes Erben, Lazarus. Ja. Es ist halt nur eine Maxi-Single, kein Album. Und dann habe ich noch, weil es ein Soundtrack ist davor, von der Band Daughter, Music from Before the Storm, weil es einfach ein OST ist und kein Album. Und halt auch nicht, außer bei Amazon, nirgends gibt. Also Amazon Digital Download. Deswegen habe ich die jetzt nicht mit einfließen lassen. Sondern die waren während der Top 5 gewesen, aber es war wie gesagt entweder ein Maxi-Single, Re-Release oder hier so ein OST. Das ist ja, so. Ich hätte es mit 13 lassen. Nee, für mich. Also für mich wusste ich, weil ich sonst die 5 nicht vollgekriegt hätte. So, dann Platz 5 von mir. Die unteren Plätze waren schwierig für mich, aber Platz 5 der besten Alben zu unterstützen ist von der Band Lea Porcelain. Das Album, oh, das ist schwer, Hymnen to the Night. Ich weiß nicht, wie man das englische Wort ausspricht. Hymns. Ja, irgendwie sowas. Hymns to the Night, ja. Die Band haben wir auf dem WGTs erstmal gesehen. Schon vor, das war wie vor 2 Jahren oder so, die Band Thyssen. Die haben, bevor sie ein Album hatten, auf dem WGT gespielt und ich habe auch bei Lea Porcelain, da war es ein halbes Jahr, bei Thyssen war es ein Jahr, vor Release, Dicks Album zuverlässig vorbestellt. weil ich die so gut fand und hab's auch echt oft durchgehört und wie soll man das sagen, das ist so, bei Deppin ist es echt schwer zu beschreiben. Ja, man könnte fast, ich hätte jetzt gesagt vom Gedächtnis aus Post-Punk, Pop oder so. Ja, das wird eigentlich, ganz gut, ich bin mal als Hilfe auf Lars M gegangen, auf Lars M ist es New Wave. Ja, wieso ja, sowas können wir auch sagen. Es ist halt wirklich, es ist nicht Post-Punk, also es ist nicht so nischig, gotisch, sondern ich habe ja gesehen, die Band hat halt Erfolg und das halt ausschließlich im Mainstream-Bereich und da, die haben ja glaube ich schon auf dem WGT gespielt und glaube ich noch ein anderes Wolfsburg-Festival und da war jetzt anscheinend die Resonanz nicht so hoch, dass sie auf andere eingeladen werden. Aber ich habe gesehen, die sind auch noch bei ultra vielen Radiosendern, bei den ganzen großen Festivals, ich kenne die ganzen Namen alle nicht, wie die heißen, die großen Pop-Festivals, wo halt Lady Gaga, ne gut, der spielt uns da, kennen Lady Gaga sicher nicht mehr, aber keine Ahnung, wer so ein großer Pop-Act ist. Es ist nicht sowas wie Lene Fischer oder David Guetta. Oder sowas wie Rihanna oder sowas. Oder ja, ist das zu poppig? Ja, ist schon zu poppig. Also doch ein bisschen, wie nennt man, ich glaube, oder sowas wie, ich weiß ja, Coachella oder so heißt das, ist in ganz vielen Ländern. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht sowas wie Foo Fighters noch, oder? Ja, genau, sowas spielt er. Solche Festivals. Und ein Festival, großes heißt Coachella. Das ist, glaube ich, in Berlin, Deutschland und ganz vielen anderen Ländern. Da haben die auf jeden Fall Erfolg. Deswegen ist es auch für alle, die jetzt nicht so da gotisch in Richtung angehaucht sind, kann man da mal rein und es ist halt wirklich so New Wave, Post-Punkische Musik. Das ist auf jeden Fall mein Platz 5. Das ist aber strange, dass die ein Album dieses Jahr rausgebracht haben. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nur Warschau Street gehört. Wirklich viel, deswegen. Aber auch kennt die ja logischerweise auch. Das ist schon eine gute Band, kann man auch schon sagen. Ja. So gut, mein Platz 5 Album ist gefühlt auf der Liste, weil es doch ein recht gutes Album war, wie ich finde, aber halt die Liste füllen musste. Und außer, weil es kein Gothic ist, und zwar spreche ich von dem Album Finisterre oder Finisterre von der Weg einer Freiheit. Wer sie nicht kennt, eine wunderschöne Hipster-Black-Metal-Band. das war auch ganz bei mir kurz vor Platz 5, muss ich sagen. Ja, hat typischer Der Weg einer Freiheit Black-Metal, wer die Band kennt, mit doch sehr netten Texten, zum Teil passend zur jetzigen Weltsituation. Natürlich, das Hipster-Black-Metal ist doch eher gegen rechts, nicht offensichtlich, aber man hört das doch raus, was immer sehr gut ist, meiner Meinung nach. Sonst ja, wie gesagt, typisches Der Weg einer Freiheit Black Metal ja. mit einem netten Re-Release von Neubeginn, was wirklich ein echt cooles Lied von denen war und neu released noch besser klingt, wo man natürlich sagen muss, dass es immer ein bisschen schade ist, dass der alte Sänger nicht mehr dabei ist. Aber klingt auch mit neuen Sänger gut. So. Das alte mehr, kann ich eigentlich nicht mehr anhören, weil die Qualität halt. Ja, so mit ohne Schlagzeug und alles war ja noch mit Drumcomputer aufgenommen. Mit dem Keller. Ja. Besser als sämtliche andere Keller Black Metal von der Qualität damals, aber im Gegensatz zu heute können wir doch schon sagen, fast Keller. Ja. Ja, das war's. Das war's. Das war's. So, mehr habe ich da nicht zu sagen. Ist bei mir Platz 4. Wie gesagt, Platz 5 war. Platz 5 war eine Entscheidung zwischen bei mir wirklich Lea Borsolain hier. Krieg einer Freiheit mit Finisterre und vielleicht noch Herre Thor. Das habe ich gar nicht gehört, gell. The Circle. Ja, wie gesagt, bei mir ist halt so wie ins Black Metal, das muss ich halt ultra Bock drauf haben. Deswegen, ja, wenn ich so zurückblicke, Krieg einer Freiheit muss ich auch sagen, das habe ich, wie gesagt, durch das Neubeginn auch gerne gehört, aber da muss ich halt Bock drauf haben. Das ist jetzt nicht sowas wie bei den anderen Top 5, die ich jetzt hier stehen habe, könnte ich jetzt reinhören. Dann könnte ich auch, als ich der Weg in der Freiheit das Album gehört habe, kann ich da reinhören und sage, geil. Das ist halt mit Black Metal, muss ich halt Bock drauf haben. Kann ich nicht einfach, wenn ich abends im Bett liege, sagen, oh, jetzt erstmal eine Runde neu beginnen. Und dann machst du auch zu. Deswegen, ich sag, das Herator-Album The Circle empfehle ich auch wirklich sehr, wenn man das Post-Black-Metal mag. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gelungen. So, ich weiter mit Platz 4, und das ist bei mir Holy Gram mit Holy Gram. Ja, kann, EP, laut oder? Last.fm kam es letztes Jahr. Was? Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das geguckt habe. Deswegen steht es nämlich bei mir auch nicht auf der Liste. Das hat, ich sehe es gerade bei mir im Ordner, das ist auch mit 2017 angegeben. Warte mal, ich guck hier kurz. Gucken wir auf Discogs. Discogs, Holy Gram. Gucken wir mal kurz. Die haben noch dieses Jahr noch was rausgebracht für die EP. Ja, da habe ich nämlich auch geguckt. Ich war auch der felsenfesten Überzeugung, dass das dieses Jahr kam, aber als ich dann gelesen habe, 12. Oktober 2016. Das Album kam 2016 in Spanien. Ah. 2017. Also wir können das, wir, unser Album kommt 2017 raus. Ich sehe es gerade, du kannst ja mal hier gucken, das poste ich mal kurz. Da kannst du mich unten mal gucken. Das kam als Vinyl, als Download und als in Spanien raus, als Kassette in Deutschland und hey, was da steht, Reptile Music, da haben wir das in WSB bei Bandcamp gekauft. Und bei Bandcamp gibt es das noch bei Reptile Music. Und da steht da Jahr 2017. Ah. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt als 2016 Release zählt oder 2017. Ja, ist ja auch egal. Es wird zählt jetzt als 2017 Release. Genau, sonst mache ich es halt so, das ist dann halt der Porzellan Platz 4 und Platz 5 der Weg einer Freiheit. Nö, und das halt, passt schon. Siehst du, deswegen habe ich es als 2017 getaggt. Warum auch immer die jetzt erst in Spanien rausgebracht haben. Ja, das ist, man muss ja sagen, das ist ja eine deutsche Band aus Kölle, Alav. Ja, also irgendwie aus Kölle, Alav. Ja, was soll man sagen, machen richtig schön Post-Punk. Gibt es dann wahrscheinlich als Band auch erst seit 2016. Ja. Und dafür, dass es doch so kurz erst gibt, ist die Musik wirklich sehr schöner Post-Punk. Ja, das Einzige, was man sagen muss, ist, jetzt nicht so Bringer, sage ich mal. Vielleicht ändert sich das noch nach ein paar Auftritten, nachdem sie mal warm geworden sind. Wir haben ja dieses Jahr eine Tour mit OMD, recht bekannte Band, Orchestral Manöver in the Dark. Kennst du sicherlich unsere. Wahrscheinlich kennt die keiner. Googelt mal nach, dann werdet ihr das schon kennen. 10 Millionen Skoppels auf Last.fm. Ist schon eine gute Zahl. Schöner 80er Jahre Synthpop. Ja, auf jeden Fall, Holy Gram, richtig guter Synthpop aus deutschen Landen, wie halt Postbank. Wie halt Postbank so ist. Du hast gerade Synthpop gesagt, deswegen. Achso, genau. Ja, Porcelain kam übrigens auch aus Deutschland. Und Holy Gram ist aber mehr in die Gothic-Postpunk-Richtung schon rein. Wobei die auch bei Mainstream Fest, die wir jetzt gespielt haben. Aber die haben ja eher so Kölns Newcomer-Musiker gespielt. Zum Beispiel. Wo aber auch, wo es auch gute Reviews gab. Von den Preview-Leuten. Postpunk ist ja, weil die Zeit von damals generell wiederkommt. Man sieht es ja auch an den Klamottenstilen, die überall hängen, was weiß ich, mit Lederjacke und so. Das, der Stil kommt ja generell wieder, nicht nur musikalisch generell. Also im Mainstream meine ich jetzt. Ja, und da also, passt die perfekt rein. Und da passen sie. Genau, wenn ihr euch jemand vorstellt, der gerade in H&M die neue Postpunk Collection gekauft hat, genau so sehen die aus. Falls ihr euch jetzt nicht auskennt und ihr euch fragt, was ist eigentlich Postpunk? Höchstwahrscheinlich kennt ja jeder von den Zuhörern South Park und ihr kennt ja die Gothic Kids. Die Musik, die da im Hintergrund läuft, ist immer Postpunk. Und solche Musik ist das. Also, falls. Genau. Oder ähnlich wie Joy Division, falls ihr Tote Mädchen Lügen nicht geguckt habt. Ja, zum Beispiel. Oder ähnlich wie. Wie wer? Wie The Cure. The Cure, genau, auch als bekannte Band. Das ist zwar alles ein bisschen waviger, aber es ist halt so, wenn man sich jetzt vorstellen wollt, ungefähr, wenn man jetzt nicht unbedingt Musik-Nazi sein will, ist es ungefähr die Richtung. Ja, eigentlich perfekt gesagt, wie in South Park die Gothic Kids sind. Übrigens hat Holy Grumble aus einem ein Tag. Wenn es aber einer Band gibt, das ist Post-Pink. Man könnte fast denken, der hat sich noch verschrieben. Ja, so, das war mein Platz. Hier, ja. Wenn man den Release nimmt, den ich gekauft habe. Genau. So, mein Platz 4 ist, habe ich auch geguckt, kam auch dieses Jahr, Kleeze oder Kleeze. Oh. Oder Kleeze. Mit dem Album Desintegration. Auch sehr post-punkig. Auch vom Stil sehr Cure. 80er Jahre. Cure, ja, man Post-Punk. Könnte sagen, The Cure auf Deutsch. Könnte man so sagen. Was, zu dem Album könnte man sagen, geht um den Mauerfall, wenn man das so ja raushören kann. Aber wirklich sehr schön, sehr, könnte sagen, ruhig und live auf jeden Fall eine Erfahrung. Das stimmt. Ja, wir haben die dieses Jahr, kann man kurz sagen, einmal zur WGT gesehen, so halb. Und dann vor kurzem erst, vor Anfang Dezember, Ende, Anfang Dezember, okay. Ja, Anfang mit, Dezember. Mit Boxer Twins zusammen in Rudolstadt. Und es war wirklich sehr schön. Man hat sich gefühlt wirklich wie 1980. Also wirklich. Auch, von, auch zum Teil von dem Publikum und von der Musik mit. Und man muss sagen, Kleeze, Kleeze, Kleeze, wie auch immer, haben ja vorher eher poppige Pop-Punk gemacht, in, Pop-Rock. In die Pop-Rock-Döns. Und falls ihr die damals gemocht habt, wie gesagt, die machen andere Musik und was man der Band wirklich drüber heißen muss, wenn die live spielen. Die spielen auch viele alte Lieder, aber auf den neuen Stil getrimmt. Was ja für alte Hörer wahrscheinlich schade ist, wenn die das Neue nicht mehr mögen, was aber für die neuen Hörer extrem cool ist, weil es so kein Genrewechsel gibt. Und natürlich, man muss ja sagen, dadurch, dass wir jetzt wieder neu angefangen haben, kann es ja sein, dass viele die Band nicht kennen, vor allem, weil es vorher in einem anderen Genre waren. Genau. Und da passt das ganz gut, ja, um die Band kennenzulernen. Also, Kleeze, geschrieben kleez.e mit Desintegration bei Platz 4. Genau, da kann man auch sagen, wie gesagt, 2009 war das letzte Album. Aber wie gesagt, da Postpunk generell alles, was damit zusammen, wie ich ja schon gesagt habe, bei davor, generell mehr wieder in modern wird, werden auch, denke ich mal, alle, die davor das gehört haben, das jetzt auch nicht scheiße finden. Nö, ich weil ist ja trotzdem auch dieselbe Stimme, ist halt trotzdem auch dieselbe Band, nur die sehen halt exakt aus wie The Cure und machen halt ja The Cure auf Ostberlinerisch. Könnte man so sagen, ja. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass jemand anhört und sagt, was ist das für eine Scheiße, weil da das gerade alles wiederkommt, denke ich mal, wenn die das ich meine, sonst wären die ja nicht so. Eben. Die haben sich sicherlich auch nicht entschieden, so, oh warte, wollen wir ein neues Indie-Album machen? Und die, jetzt ist gerade Post-Punk in, jetzt machen wir das. So, machen wir mal weiter. Bei mir Platz 3, auch ein Album, was ich über Kickstarter finanziert habe. Und zwar ist es Faderhead mit Faderhead. Faderhead oder Vaterhead. Nee, Faderhead. Vaterhead. Faderhead mit Night Physics. So heißt es neu. Einfach unter Kickstarter-Version, weil da sind 3 oder 4 Songs extra, die auch ganz schnieke sind. Mein EP, Kickstarter-EP auf 100 limitiert, kommt auch irgendwann bald an. Die kann ich natürlich noch nicht bewerten. Ja. Was soll ich dazu großartig sagen? Faderhead ist, würde man sagen, Elektronik. Elektronischer, härterer elektronischer Synthpop. Genau, härter elektronischer Synthpop. Mittlerweile von damals langsam, muss halt wirklich sagen, die haben halt mit langsamer Musik angefangen, immer was Schnelleres gehabt. Dann war es, wo ich Faderhead echt verloren hatte, die dann so 3, 4 Alben, EPs, wirklich, wenn man da mittlerweile zurückblickt, ist, die haben ja wirklich 80 Alben oder eher. Ja, das ist ja eigentlich quasi nur einer. Ja, genau, er hatte ich gesagt, wollte ich schon sagen, er. Und die hatten zwischendurch 2 oder 3 Alben, da waren nur Balladen. Und da habe ich eigentlich gesagt, gut, das war's. Da habe ich noch nie live gesehen, wir wollten die immer mal live sehen, dachte ich, gut, das war's. Das macht doch live keinen Spaß mehr. Balladen, nee, Nee, kann ich mal als ZDF Frühstücks Frühstücksballaden anhören. Frühstücksballaden anhören. Nee, ich muss bis heute sagen, wirklich, Balladen geht bei mir gar nicht. Egal welche Band, so sehr ich die Band mag. Sobald die Balladen spielen. Wendisch war doch schön. Ja, aber die neue Version auch nicht so. Da ist aber auch, weil es wirklich so ist. Da mag man es auch, weil es wirklich so ist. Aber das ist halt, egal welche Band es ist, sobald die sagen, das ist mal ein ruhiger Song, denke ich mir, oh nein. Ich weiß auch nicht, ich und Balladen, wir werden nie zusammenpassen. Es gibt vielleicht wirklich Ballade, es gab auch von den drei Alben auch Lieder, die ich gut fand, aber das ist jetzt nichts, wo ich mich live hinstelle und eine Ballade gerne anhöre, sondern wenn ich live sehe und vor allem jetzt was wie Featherhead, wo man den Rest mal live sieht, mittlerweile sind die ja wirklich gigantisch gut live und machen so eine krass gute Stimmung und Party und brettern halt wirklich alles weg. Das stimmt. Hätte ich nicht gedacht, dass die werden doch immer anerkannter in der Szene. Und auch nach 20 Jahren, gell? Ja, auch nach 20 Jahren. Ja, wie gesagt, als die Balladenzeug haben, waren die dann komplett auch weg. Da hat die bestimmt noch keiner mehr gebucht. Aber jetzt geht's endlich wieder. Boah, jetzt wahrscheinlich die Tour mit Covenant hat ein bisschen. Das kann sein. Und ja, die haben auch auf neuen Album echt geile, tanzbare Lieder drauf. Deswegen ist das bei mir Platz 3. Muss man auch sagen, kann man ja noch dazu sagen. Featherhead, falls es die Leute interessiert, auch ein deutscher Künstler aus Hamburg. Genau. Ja, singt aber auf Englisch. Ja, wie gesagt, sehr, sehr guter Künstler an sich. Gibt es auch schon ewig lang, aber kam jetzt wieder hoch und da waren wir halt dieses Jahr auch zu einem Konzert oder mehreren, ich weiß gar nicht mehr. Oh, dieses Jahr weiß ich auch. Bei Coven war der mit. Er hat jetzt letztes auf dem Festival gespielt, auf dem wir waren, da hat man aber leider keine Zeit, weil es sich mit einer anderen Band überschnitten hatte, die wir noch nie gesehen hatten. Genau. Aber ist live auf jeden Fall sehr lustig. Sehr tanzbar, sehr schön. Ein doch an sich guter, wie soll man sagen, Synthpop-Künstler, wie auch immer. Ja, IBM-lastig, wie soll man sagen, halt hartes elektronisches Synthpop. Mit ruhigen, also mit klaren englischen Gesang. Genau. Und nicht wirklich anspruchsvollen Texten. Aber mit Aussage manchmal. Selten. Das stimmt. Aber gut. Naja, mein Platz 3. Mein Platz 3 haben wir vorhin schon als Album, was man eigentlich als Album zählen kann. Und zwar ist es dazu bei mir gekommen, weil ich halt keine 5 Alben gefunden hatte, die ich wirklich viel gehört habe. Und mit Apathy Test, Safe From Harm, ein Album, in Anführungszeichen, hatte, wo ich doch viele Lieder kenne, welches dieses Jahr rauskam und welches, wo doch sehr gute Lieder drauf sind, muss man sagen. Mhm. Ja, wie schon erwähnt, die haben ja vorher schon EPs rausgebracht mit verschiedensten Liedern, die sind zum Teil jetzt auf dem, wie gesagt, in Anführungszeichen, Album drauf. Aber auch eine Band, die, ja, wie soll man die beschreiben, eine Band aus England, glaube ich. UK, ja. Empathy Test. Guck mal kurz auf Lars, was dazu steht. Die dieses Jahr extrem viel erreicht hat. Aus London kommt die. Ja, wirklich sehr, sehr viel erreicht dieses Jahr. Gibt seit 2013. Haben wir dieses Jahr 20 Mal live gesehen. Nee, ich glaube dreimal, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Und es ist schon sehr amüsant, wenn man sieht, wie sich so eine Band innerhalb von einem Jahr ändert in der Hinsicht. Ich soll mal sagen, zum ersten Auftritt, man kann nicht wirklich sagen, leicht verunsichert, aber doch so am Anfang, als wir die gesehen haben mit Mesh. Ja. Und dann Adam jetzt. Is a Girl. Und Adam is a Girl, genau. Und als letztes hat man sie gesehen im September zum NCN. Und der Unterschied war schon krass. Da kam dann der alte Keyboarder wieder und die Schlagzeugdame hat anstatt einem elektrischen Schlagzeug ein richtiges Schlagzeug. Und alles viel lockerer, viel einstudierter. Ja. Und ist schön, wenn man sieht, was aus der Band wird. Was soll so? Dann, wie gesagt, laut Last of N Synthpop mit ruhigen Gesang, natürlich auf Englisch, weil sie aus London kommen. Sehr nette Dudes, vor allem der Sänger, sehr lustig. Ja, mit seinem Keyboarder Axl Rose. Wirklich eine Band, die man sich live immer angucken kann und die mit ihrer ersten mit ihrem ersten Album, richtigen Album dieses Jahr, direkt ihre erste Headliner-Tour mehr oder weniger hatten. Aktuell gerade verführen. Oder aktuell gerade verführen. Wenn ihr am 31. Dezember, falls ihr es gerade hört, in Dresden seid, könnt ihr noch Silvester mit Empathy-Test und Adam is a Girl verbringen. Genau. Ist auf jeden Fall, wenn man auf solche Musik steht, sehr schön. Das muss ich auch sagen. Dieses Jahr wirklich viel erreicht. Aber wie gesagt, leider in Anführungszeichen kein richtiges Album, musste aber auch mal mit auf die Liste. Genau. So, Platz 2 ist bei mir eine Band. Ich lese mal einen Tag vor von LastFM. Und zwar, höre zu. Avantgardistik, Klassik, Psychedelic, Symphonical, Black Metallic, Emotion Based, Super Warrior, Intellectual Gothic. I understand this shit. Und zwar, die haben dieses Jahr ein Album rausgebracht, was wahrscheinlich ultra untergegangen ist. Und zwar ist das Janus mit dem Album Ein schwacher Trost. Das ist wirklich sehr untergegangen. Das wusste ich nicht, weil sie ein Album rausgebracht haben. Ja, siehst du, diesmal ist es zwar nicht das, was ich vorgelesen habe, sondern diesmal ist es halt wirklich Avantgarde, Classic, Gothic, halt Klavier, Orchester, also ein Orchester plus Stimme und düsteren Texten. Nicht wie man es davor kannte, davor war das ja wirklich mit Gitarre und Schlagzeug und all. Jetzt ist es halt, wie sie aktuell die letzten Jahre live gespielt haben, halt Orchestermusik. Ja. Es ist halt für Leute, die ruhigen Gothic mögen, vor allem orchestralen Gothic mögen mit extrem tiefen oder extrem deepen Texten, haben wir dieses Jahr zum ersten Mal live gesehen. Und wirklich ein sehr, wie soll man sagen, spezielles Konzert. Ja. Denn es gab keine Technik. Genau, das war, also es gab keinen Verstärker, nichts. Die standen halt da mit ihrem Cello, mit ihrer Klarinette, mit ihren Akustikgitarre, mit ihren Drums, mit dem Klavier und mit Percussion und Geige und Stimme und das einfach so. Wie, genau. Ich wollte sagen, wie im Proberaum, selbst im Proberaum ist es ja meist verstärkt mittlerweile. Wie zu Hause in deinem Zimmer. Eben, und dadurch die grandiose Akustik, könnte man sagen, war es auch nicht nötig, dass der Sänger ein Mikrofon braucht und man hat trotzdem alles extrem gut verstanden. Und immer wieder muss man sagen, der Sänger hat eine absolut grandiose Stimme, also wirklich. Das ist phänomenal, vor allem immer sowas. Das ist wirklich ein hoher Grad, muss man ehrlich sagen. Also wenn man sowas schafft, da hat man auf jeden Fall vieles erreicht. Ist man ein krasser Sänger. Also wenn man wirklich sowas schafft, ist man ein krasser Sänger. Und was man sagen kann, der Sänger ist Entwickler von Anu. Ja, falls man ihn mal sehen will, der war beim Peatsfield-Interview von Anno und beim Rocket Beats-Interview von Anno. Gefühlt, immer wenn Rocket Beats auf der oder E3 ist, ist der dabei. Also, wenn ihr wollt, dass ihr Anno seine Musik macht, kauft bei Anno Spieler. Nee, ich weiß nicht, ob er Geld dadurch verdient. Da wird sicher nur einen normalen Lohn kriegen. Ja, ich denke. Ja, so. Das war mein Platz 2. Ja, zu meinem Platz 2. Mein Platz 2 ist auf Platz 2 eine Band, die es schon, man könnte sagen, länger gibt. Dieses Jahr aber durch verschiedenste Sachen geschafft oder meine Aufmerksamkeit extrem erregt hat. Deswegen, ich sag nichts weiter. Auf jeden Fall ist es Mr. Kitty mit dem Album AI. Ja. Mr. Kitty, wie gesagt, eine Band, auf die man schon länger kennt, sage ich mal. Aber ich erst richtig zu der Band dieses Jahr gestoßen bin, unter anderem mit dem Album und unter anderem wegen dem Live-Auftritt auf NCN. Ja. Wozu man eventuell später nochmal was sagt. Und ja, was soll man sagen? Dieses Album gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist wirklich auch, man könnte sagen, sehr spezielle Musik. Es ist ein Künstler aus den USA. Aus Texas. Texas. Wo genau ist Texas? Keine Ahnung. Und ja, wie beschreibt man Mr. Kitty am besten? Man könnte auch wieder so ein bisschen härterer Synth-Pop gemischt bei manchen Liedern mit Trap, vor allem auf dem Album. Eine gut verzerrte Stimme, also man nicht verzerrt wie bei irgendwelchen Metal-Gedöns, sondern mehr auf elektronische getrimmt, nicht unbedingt Autotune, aber ja, hört es euch am besten an. Ein sehr schönes Album meiner Meinung nach mit vielen coolen Liedern, unter anderem auch Lieblingsliedern von der Band von mir, wie Birds of Prey zum Beispiel. Gibt es auch Ja. auf meinem geheimen eigenen YouTube-Kanal, der nicht der ist, wo ihr dieses Video eventuell gerade seht. Ja, da gibt's auch das Linkin Park Cover live. Genau, von irgendeinem Lied, welches ich nicht Oh, kenne. Crawling. Crawling, genau. Ist mit an dem Video dran geschnitten. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ein sehr schönes Album. Ist bei mir auf Platz 2. Ich würde sagen, nicht zu 100% wegen musikalischen, aber auf jeden Fall wegen der Erfahrung, die ich mit dem Hülser dieses Jahr gemacht habe. Also laut Last.fm ist es Elektronik, Synthpop, New Wave. Ja. Kann man wahrscheinlich, Mr. Kitty ist wahrscheinlich so eine Band, die du nicht in dem Genre einordnen Nee, die kannst, haben auch jedes aber. Album, jedes Lied ist halt für ein eigenes Genre. Ja, könnte man so sagen. Auch insgesamt ruhigere Musik, trappige Musik, schnellere Musik. Gibt's viel. Ein sehr abwechslungsreiches Album. Genau. So, bei mir ist Platz 1 mit weiten Vorsprung wirklich. Das, was ich dieses Jahr auch am allermeisten gehört habe, die Band habe ich auch am allermeisten gehört, habe ich schon bei Last.fm gestalkt und auch das Album. Zwar ist es Mr. Kitty mit AI. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, auf Deutsch gesagt. Ja, oder KI können wir auf Deutsch Und auch sagen. so KI könnte man auf Deutsch sagen, ja. Ist eigentlich alles schon zugesagt. Ist wirklich für mich mit weiten Abstand das beste Album, was dieses Jahr rauskam. Auch gesagt, persönlich getroffen auf dem Festival, was ihr wahrscheinlich nicht kennt. Und hat was ein bisschen drüber erzählt. Und ja, auf jeden Fall. Auch ein sehr netter Tute, muss man dazu Das auch stimmt. sagen. Sehr, sehr mega cooler, entspannter Typ. Und für mich wirklich mit weitem Abstand das beste Album, was dieses Jahr rauskam. Ja. Ja, so. Gut, machen wir mein Platz 1. Mein Platz 1. Auch Orso Usa. Eine Band, die mich dieses Jahr extrem überrascht hat. Eine Band, die wirklich mittlerweile zu meinen Lieblingsbands zählt. Und ich mich auch freue, wenn wir im Januar wieder aufs Konzert gehen. Und zwar ist es Trapmajesty mit dem Album The Demonstration. Auch mal wieder eine Post-Punk-Band, die es auch noch nicht so lange gibt. Was man Ja. wahrscheinlich nicht denken würde, wenn man dieses Album hört. Weil es sich doch sehr alt, post-wavig anhört, wie aus 80er Jahren, was der Künstler damit eigentlich auch darstellen wollte. Und ja, was soll man sagen? Das war. Die Band hat es geschafft, dass ich das erste Mal alleine auf ein Konzert gefahren bin. Bands hat durch das WGT-Spiel geschafft, dass ich sie gefühlt zweimal in einer Woche gesehen habe, weil es perfekt so gepasst hat und das Album. Beziehungsweise die gesamte Band wirklich eine der besten Sachen, die ich dieses Jahr gehört habe. Und auf dem Album mit Liedern wie 39, To Design oder To Suit to Tell, wirklich Lieder, die ich auch gesuchtet habe. Auch bei Last.fm, bei mir mit Abstand die meistgehörte Band, das meistgehörte Album kann man nicht sagen, weil ich ein anderes Album von Trapmajesty noch häufiger gehört habe, oder ich will nicht sagen Album, zwei Lieder. Die extra rauskam und hat es wirklich geschafft, auch durch die Live-Performance sehr prägend zu sein, könnte man so sagen. Gut, das war's mit dem Top 5 Alben. Machen wir weiter Noch mit ganz dem. schnell die letzten. Platz 4. Platz 4. Punkt 4. Punkt 4 ist dieses, die Neuentdeckung von 2017. Bands, die wir neu entdeckt haben, Genau. Oh, 2017. warte, ich würde nur ganz kurz was sagen. Und zwar würde ich mal sagen, falls jemand noch weiter Lust hat, falls jemand eins bei Bands jetzt mal durch angehört hat oder so und sagt, es klingt ja ganz cool. Ich habe mir noch einfach mal zum ganz schnell sagen, um ein, zwei Alben aufgeschrieben, die dieses Jahr auch rauskamen, die ich richtig gut fand. Und ohne viel dazu zu sagen, und zwar zum Beispiel von Whispering Suns, ein Album namens Endless Party, auch Post-Punk mit einer Frau am Mikrofon. Dann Desperate Journalist hat mit Grow Up ein neues Album rausgebracht. Ja, poppiger Post-Punk, genau, wie man das nennen soll. Dann Clisée hat auch noch ein Live-Album rausgebracht mit November. Dann Winter Severity Index, eine Only-Frauenband, gut, außer der eine Bassist, der jetzt aussichtsweise ist, mit Katabasis, italienischer Postpunk, Suor, deutscher Postpunk mit dem Album Arthur. Hunter hat ein neues Album rausgebracht mit Between Hope and Danger, so Dark Wave. Velerpa hat ein neues Album, The Birthday Massacre, Noise of X, SATD. Dann Plague Modern hat auch noch ein neues Album rausgebracht. Namdan Bulu hat ein neues Album rausgebracht. Ultra Noir, Meet the Tiger. Ja, Asp. Ja. Ja, alles hat die euch beantworten können. Das könnt ihr euch, könnt ihr mal, wenn ihr sagt, das klingt ganz gut, habe ich bloß mal sagen, das habe ich mir alles mit aufgeschrieben. Genau, so, jetzt kommen wir zum mehr oder weniger fast letzten Punkt. Und zwar die, wie gesagt, Neuentdeckung, auch wieder eine Top 5. Und ja, da kannst du doch direkt mal anfangen. Genau, Platz 5 für mich, Neuentdeckung dieses Jahr. Also, hast du schon erklärt, was es bedeutet? Also Bands, die wir dieses Jahr erst entdeckt haben oder anderes, oder? Ja, genau. Bands? Ich habe nur Bands auf jeden Fall. Ja, nur Bands, die wir dieses Jahr entdeckt haben. Die aber zum Großteil, ja, die 20 spielen können. Ja, Entdeckung, also Bands, die dieses Jahr entstanden sind, gibt es wahrscheinlich viele, aber ich sag mal wenige, die man mitgekriegt hat. Aber es sind zum Großteil, ich würde bei mir fast sagen, zu fast 100% Bands, die wir aufgrund von Festivals kennengelernt haben oder Konzerten oder genau. Ähnlichem. Und ja. So nicht auf dem Schirm hat, könnte man sagen. Genau, da ist bei mir Platz 5 die Band Aspen and the Witch. Mit einem Live-Auftritt, den wir vom Amphi-Festival gesehen haben. Auf dem Schiff. Nicht fahrend, aber ankernd. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall auf dem Schiff, wo das komplette Schiff vom Bass vibriert hat. Ja, muss ich sagen, habe ich mir den alle Alben auch gekauft. Und die Musik, was, wie kann man es beschreiben? Oh, das ist immer Musik immer so einzukategorisieren, ist immer. Vor allem in der Szene. Wie, könnte ich sagen. Hier bei Lost of M steht da, es hält so gesagt, Post-Punk Dark Wave. Ja. Um das mal grob zu beschreiben, wie diese Band funktioniert. Man hat eine Sängerin mit einer extrem krassen Stimme, vor allem live, sehr ausdrucksstark, sehr klar, sehr schön und halt stärkeren Post-Punk im Hintergrund. Das Album, was ich von denen besitze, weiß gerade gar nicht, wie es heißt, kommt viel auf lange Lieder, die sehr häufig instrumental sind und zwischenzeitlich oder zum Teil dann zu der Stimme dazu spielen, muss man auch fast schon sagen. Da ist die Stimme einfach so rausstechend und halt dieses Post-Punkische im Hintergrund, was wirklich sehr schön ist. Während man ja bei vielen anderen Bands ist ja die Mischung, die es macht. Aber bei Aspen wird es wirklich die Stimme, die da sehr raussticht. Das ist auf jeden Fall so. Da muss man wirklich sagen. Für alle, die es interessiert, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich google mal kurz. Aus UK. Auch aus UK, ja, denn. Genau, die haben aber natürlich, was man sagen muss, die haben halt noch metallischen Einfluss. Man merkt, dass ihre Musikerkollegen Black Metaler sind. die auch Releases haben und sowas. Weil es ist halt Post-Punk, Dark Wave gemischt mit schon fast Black Metal-artig. Aber halt nicht vom Gesang her oder so, sondern einfach nur von dann der Stärke der Instrumente, wie sie manchmal durchgebrettert wird. Genau. Das würdest du so jetzt in einer normalen Postbank-Band nicht finden. Nee, das auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall. Da ist vielleicht der Live-Auftritt. Dadurch gemerkt, wie krass die Stimme auch live ist. Das ist immer ein gutes Merkmal, wenn die Stimme live noch besser ist als auf CD. Genau. So, mein Platz 5. Mein Platz 5 war eigentlich zweigeteilt, weil ich eigentlich keine Band außen vor lassen wollte. Da eine Band jetzt aber schon genannt wurde mit Aspen and the Witch. Nehme ich meinen Platz 5. Ist, oder sage ich, mein Platz 5 ist Hearts of Black Science. Auch eine Band, die wir dieses Jahr auf Festival kennengelernt haben, die meiner Meinung nach live auch sehr überzeugend war. Auch wieder aufgrund der Stimme, könnte man fast sagen. Denn es ist ein netter Sänger, der singt. Aber ich könnte mal sagen, eher hoch, höher, hoch, ja, hell singt. Musikalisch beschreiben könnte man die Band, das sind übrigens Schweden, sehe ich ja gerade, laut Last.fm als Electronic Shoegaze, Indie Rock, Dream Pop, Synth Pop, kommt ungefähr alles so in die Richtung hin. Mhm. Hab mir dann auch, weil ich es auf dem Festival verpasst habe, das Album Signal gekauft. Mit grandiosen Liedern wie, falls es euch interessiert, Wolfes at the Border, was ich extrem gut fand. Mhm. Oder auch, wie hieß denn das andere Lied? Guck ich mal kurz. War das Timeless? Könnte es sein, dass es Timeless war. Die habt die ganzen Sachen nicht mehr im Kopf. Aber wirklich auch eine Band, die ich gerne ganz live gesehen hätte, ich aber leider kurzzeitig oder zum Ende noch vor der Toilette aus erleben musste, da mein Magen doch sehr gekrummelt hat. Aber es war trotzdem sehr schön. Wirklich eine sehr schöne, atmosphärische Band. Habe ich schon gesagt, aus Schweden, ja, und sing eigentlich, falls irgendjemand interessiert. Genau. So, dann dein Platz 4. Mein Platz 4 ist auch wieder durch Live und dann später durch CD Klise. Wie auch immer sagen soll, haben wir vorhin eigentlich schon alles drüber gesagt. Genau. Aber das ist mein Platz 4. Auf jeden Fall. Genau, auch wieder wirklich sehr empfehlenswert. So, das stimmt. Mein Platz 4 ist auch was, wo man schon viel drüber erzählt hat, und zwar ist es Mr. Kitty. Wie schon erwähnt, musikalisch sehr abgespaced, aber sehr cool. Und habe ich jetzt so auf Platz 4 genommen, weil, wie gesagt, eigentlich kannte ich ja die Band schon vorher, muss man auch sagen. Mhm. Aber durch den Live-Auftritt, der war so prägend, dass es da halt einfach mit auf die Liste musste. Ja, das ist, wie gesagt, haben wir ja vorher auch schon alles drüber erzählt. Genau. Na dann, mach mal weiter mit deinem Platz 3. Platz 3 ist bei mir eine Band, die ich durch ein Spiel entdeckt habe. Und zwar ist es die Band Border. Oder, falls jetzt alle denken, was? Was labert der da? Was war das Letzte? Was war das Letzte? Ja genau, falls alles angehört, Tochter auf Englisch. Tochter auf Englisch. Daugter. Ich weiß nicht, wie man, das ist auch so ein Wort, das einfach zu schwer auszusprechen ist als Ostdeutscher. Ja, allerdings. Daughter, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich durch Life is Strange erst kennengelernt, weil die den Soundtrack dazu gemacht haben mit dem Album oder mit den OST. Music from Before the Storm. Ich habe den ersten Trailer gesehen, dachte mir, Alter, das ist ja verdammt geil. Dann habe ich das Spiel gespielt, dachte mir, Alter, das ist ja wirklich verdammt, verdammt geil. Dann habe ich es gerade auf Facebook gepostet, dass es jetzt auf Amazon gibt, nur exklusiv auf Amazon und keine CD etc. Und da habe ich das gekauft. Dadurch habe ich gedacht, ey, das ist so geil, muss schon weiter gucken. Mittlerweile habe ich alle Alben mir als Vinyl, das heißt zwei Alben, eine EP, habe ich mir als Vinyl gekauft und bin wirklich absolut fasziniert, wie grandios gut ich bin. Das ist so, wie soll man das sagen, Indie, weiß ich nicht. Ich habe Dora noch nie gehört, ich kann da nicht so viel zu sagen. Post-Rock, Indie, Post-Indie-Rock, würde ich sagen, mit zumindest so gut schon wie die von Esben Mendevich. Ah, das hört schon mal was an. Also wirklich, ich habe mir auch die Live-Auftritte angeguckt, und wirklich, wirklich faszinierend. Das ist halt, ja, so Post-Rock mit so Indie-Post-Rock, könnte man sagen. So, ja, da habe ich durch Life is Strange kennengelernt. Und wirklich einfach nur faszinierend. Und fast perfekt zu Life is Strange und mega geile Band generell. Na gut. So, mein Platz 3. Mein Platz 3, muss man sagen, ist wahrscheinlich auf Platz 3 oder überhaupt in der Liste, weil es recht nah ist, zeitlich gesehen. Das war diese Band, dass wir, beziehungsweise ich diese Band, wie auch immer man das sagen will, kennengelernt hat. Und zwar ist die nette Band Grausame Töchter. Eine Band, die sehr schön Darkwave wie soll man sagen, neue deutsche Todeskunst. Extrem, wenn man auf krasse Gothic-Musik steht, ist das eine der besten Bands, wenn man sowas hören will. Und falls irgendjemand die Band Großalbe Töchter kennt und sich jetzt denkt, ja, ist ja klar, warum die auf Platz 3 sind, das ist unbedingt der Grund. Denn diese Band, muss man sagen, ist eine Band von prinzipiell einer Frau, muss man sagen, namens Spinne auf Lateinisch, Arane, wisst ihr, Piel, glaube ich, mit Künstlernachnamen. Und die treten immer oberkörperfrei auf, haben aber trotz alledem doch eine sehr schöne Bühnenshow. Ja. Also es passiert recht viel, Lichttechnik, Tanztechnik und was weiß ich, auch ein bisschen in SM und was alles dazugehört. Und hat mich aufgrund der Musik und der Live-Auftritte, die eher zufällig waren, da hat sich doch recht hoch oder recht krass für dieses Jahr bei mir eingeprägt. Ich muss sagen, wir hatten die im November, glaube ich, live gesehen. Ja, wie fast wirklich zufällig. Da waren wir auf Konzert, auf dem wir eigentlich, man könnte fast sagen, zwei anderen Bands waren. Ja. Und die eigentlich nur Headliner waren und wir prinzipiell dort geblieben sind, um es halt mal anzugucken. Und da fand ich es schon ehrlich gesagt nicht schlecht, weil auch verschiedenste Dark Electro Einflüsse, was ja immer cool ist, also oder ich immer cool finde, und auch so musikalisch und textlich auch sehr viel dahinter steckt. Und jetzt letztens vor heute 2 Tagen, für euch wahrscheinlich 4 Tagen, wir auf dem Darkstorm gewesen sind und dann die Band nochmal, wie soll man sagen, richtig angeschaut haben und es doch wirklich cool war. Das stimmt. So hat mich so sehr fasziniert, dass ich mir sogar ein Interview von denen angeguckt habe, was ich sehr lustig fand. Da wurde gefragt, warum sie Großhalbe Töchter heißen. Hat sie gesagt, die war auf der Reeperbahn mit Kumpel Dean. Und da kamen irgendwelche Typen an der vorbei, die dann zu denen gesagt haben, oh, ihr seid aber Großhalbe Töchter. Ja, deswegen heißt die Band so. Für alle, die mit der Musik nichts am Hut haben, werden denken, der Name ist Programm, würde man zum Teil auch sagen, aber macht schon Spaß, muss man schon sagen. Auch wenn die Live-Auftritte immer relativ schwierig sind, da, wenn man die Band mag oder die Musik mag, man immer nur zwischen irgendwelchen geifernden Leuten steht, die gespannt auf die Bühne klotzen, weil sie in ihrem Leben wahrscheinlich das erste Mal Puste sehen. Du kannst so froh sein, wenn du an allen Telefonen vorbeigucken kannst, die gerade filmen, dass du siehst, was da abgeht. Ja, das war mein Platz 3. So, ich habe 2 erste Plätze. Weil ich mich nicht entscheiden kann. Achso, was ist Platz 2? Hast du da überhaupt einen? Deswegen, ich habe ja nur 2 erste Plätze. Achso. Da kommt Platz 3. Weil, ich sag mal, einen von den ersten beiden Plätzen, weil beide Ultra-Neuentdeckungen 2017 waren. Ich konnte mich entscheiden, welche die mehr Entdeckung ist. Und zwar die eine Neuentdeckung ist Empathy Test. Da hast du ja vorhin eigentlich auch schon alles gesagt. Konnte ich nicht auf Platz 2 setzen. Deswegen bin ich auf Platz 1. Genau, dann mache ich meinen Platz 2. Da habe ich vorhin auch schon viel drüber erzählt. Und zwar ist mein Platz 2 dieses Jahr Trap My Steve, was ich persönlich dadurch, dass ich, oder wie soll man auch sagen, ich finde das Album, was sie rausgebracht haben, dieses Jahr extrem geil. Ich finde das alte Album, was sie rausgebracht haben, auch extrem geil. Hat aber meiner Ansicht nach aus verschiedensten Gründen leider knapp nicht auf die Platz 1 geschafft, weil es doch noch eine Band gab, die dieses Jahr extrem geil war. Trap My ST war Platz 2. Sonst Trap My ST, wie gesagt, einer meiner Lieblingsbands, hat sich dieses Jahr einen riesigen Sprung von 0 auf mindestens Top 5, würde ich sagen, gesichert. Ja. Also wirklich, ja, aber wie gesagt, haben wir vorhin schon viel drüber erzählt, deswegen machen wir weiter mit der zweiten Platz 1. Oder ersten 1 oder wie auch immer. Mein erster Platz 1 ist bei mir Box of the Twins. Wer hätte es gedacht, wirklich. Warte mal, ich sag mal so, bevor wir jetzt weiter drüber reden, Mein erster Platz ist auch Box der Twins, von daher kann man da gleich gesammelt drüber reden. Siehst du. Ja, auch, fangen wir an, auch wieder Post-Punk, eher, man könnte sagen, Synthicorer, Cold-Wavicorer, ja, Post-Punk aus... Wavicorer-Punk. Wavicorer-Punk aus. Das darf auch nicht Köln. Okay. Ja, ist Köln. Ja. Auch für mich eine Band, die überrascht bis zum geht nicht mehr kam. Habe ich ja vorher schon erzählt. Ich war auf dem Konzert alleine, weil ich Trapo XT sehen wollte. Box the Twins vor Vorband. Und am Ende des Tages könnte man fast schweren Herz immer sagen, ich habe viel von Trapo XT erwartet, habe viel bekommen, habe nichts von Box the Twins erwartet und noch mehr bekommen, könnte man sagen. Du kannst mal sagen, ja. Deswegen dann auch viermal dieses Jahr gesehen, direkt die Woche danach, das Wochenende nach dem Auftritt, zu denen aus WGT. Naja, Donnerstag. Naja, gut. Es geht Wochenende. Ja, gut. Für zwei Tage danach direkt aus WGT gerannt zu dem zum Festival, wo wir eigentlich woanders hin wollten. Und ja, was soll man sagen? Die Band hat dadurch, dass wir die viermal gesehen haben, im Laufe des Jahres angefangen, im Mai, glaube ich, war das. Ja. Dann, wie gesagt, den Donnerstag danach zum WGT. War, glaube ich, könnte Anfang Juni gewesen sein, weiß ich, keine Ahnung. Oder vielleicht auch nochmal, dann nochmal im Juli zum Amphi und jetzt vor kurzem, Anfang Dezember, nochmal in Rudolstadt. Und ja, auch eine Band, die eine krasse Entwicklung meiner Meinung nach durchgemacht hat. Das auf jeden Aufgrund Fall. Von, endlich haben sie die Keyboarderin, dafür spielt die Sängerin jetzt mit Gitarre, weil der Gitarrenspieler weggeflogen ist. Oder ja, war Gitarrenspieler. Und man muss sagen, anfangs, Box der Twins, sehr lustig, wollten sie sich ja nicht so wirklich zur Gothic-Szene zugehörig fühlen. Ja. Aber jetzt zum letzten Auftritt, also man muss sagen, die Auftritte davor, Frau Box immer im weißen T-Shirt und schwarzer Hose, diesmal in komplett schwarz mit leicht tupierten Haaren und ja, schwarzer Schminke. Da mittlerweile aus wie Secure, haben sich wahrscheinlich doch sehr gut in die Szene integrieren können oder fühlen sich jetzt der Szene zugehörig. Ich weiß nicht, wie man das nennen will. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also selber, ich habe gelesen, selber Biografie ist Dream Pop Band vom Cologne. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch eine Band, die sehr schön ist. Haben letztes Jahr im Dezember ihr erstes Album rausgebracht, weswegen es knapp an der Top 2017 Albumliste vorbeigeschrammt ist. Ja, das stimmt. Das wäre für mich auch Platz 1. Ja, und bringen dann höchstwahrscheinlich demnächst ihr zweites Album raus. Haben jetzt ein Live-Album rausgebracht vor diesem Jahr, gemischt mit ihrem ersten Album namens, naja gut, nicht erstes Album, naja doch, erstes, ich weiß es nicht. Also Album, ja, das erste war eine EP. Naja gut. Also die ersten zwei waren eine EP, erst kamen zwei EPs, die erste EP war unter dem Namen Cocktail Twins. Die zweite EP war dann schon unter Box in the Twins und dann kam das Album. Genau, und das Album wirklich sehr gutes Album. Ist wahrscheinlich auch eine Sache, ich wusste sagen, auf dem Album war es auch eine Band, an die ich mich gewöhnen musste. Aber aufgrund der Live-Auftritte oder des vielen Hörens oder was weiß ich, wirklich auch eine Band, die es auch mit oder meine Lieblingsbands geschafft hat. Alleine von diesem Jahr. Und ja, was soll man sagen? Das ist immer mit den Plätzen durch. Genau, zum letzten habe ich nämlich gar nichts. Ich schon. Also wir haben jetzt als Platz 5 noch aufgeschrieben, irgendwelche schönen Erfahrungen aus Thema Film, Serie, Musik oder ähnliches. Es wurde ja schon viel gesagt. Was halt herausstechen würde, ist die Erfahrung, die ich mit Nier Automata gemacht habe als Spiel. Und halt, was ich habe ja noch aufgeschrieben, dass das Amphi meiner Ansicht nach eine wirklich coole Erfahrung war. Wir waren das erste Mal in Köln auf dem Amphi-Festival. Das stimmt. Wirklich ein schönes Festival. Auch für Gothic-Bereich sehr groß, könnte man sagen. Und was wirklich geil war, das vorhin auch schon angeschnitten wurde, eine Bühne ist auf dem Boot. also auf dem ankernden Boot. Und es war schön, wenn man sich dann oben aufs Deck setzen konnte, hat sein Getränk getrunken und hatte dann mehr oder weniger die Bands um sich. Zum Beispiel S-Band Switch, die neben uns saßen, mehr oder weniger und ihren Wein getrunken haben. Und es war wirklich sehr gemütlich. War sehr schön. Also, definitiv. Auch ein Festival, wo man nochmal hin könnte, auch wenn unsere Umstände, weitere Umstände schwierig waren. Aber trotzdem war es ein sehr schönes Festival. Und was ich halt sagen muss, was für mich mit die schönste Sache in diesem Jahr war, war halt der Mr. Kitty Auftritt auf NCN. Ja. War vorhin ja auch schon angeschnitten. Muss ich sagen, ist ja mittlerweile mein Lieblingsauftritt. Ja, mittlerweile mein Lieblingsauftritt. Der Auftritt, an dem ich live am meisten Spaß hatte, aufgrund von Lichtshow, aufgrund davon, dass wir den Sänger vorher oder die Band, also quasi Sänger plus Freund, Keyboard-Spieler, wie auch immer, ja, vorher getroffen haben. Und der wirklich super sympathisch war. Ein ultra netter, aufgeschlossener, freundlicher Typ. Und dann live musikalisch gut. Ist ja auch mit Album und Band bei mir vertreten. Und ja, wie gesagt, Lichtshow und genau. Alles war sehr schön. Nun gut, damit ist das Jahr 2017. Ja, ist das Jahr 2017 rum. Vielleicht schafft ihr den Podcast dieses Jahr noch anzuhören, wahrscheinlich nicht. Außer ihr habt am 30. so viel Zeit, dass ihr noch 2 Stunden hören könnt. Oder ihr hört ihn einfach bis 2018 durch. Also, dass er genau bei 0:00 der Podcast vorbei ist. Das macht er wahrscheinlich doch ultra hart. Während des Jahreswechsels den Podcast hört, kriegt er 1 Euro von uns. Nee. Sollen wir den hernehmen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Na gut, wie gesagt, das war unsere Liste von Sachen, die 2017 recht interessant waren. Auf verschiedenste Bereiche bezogen, hauptsächlich halt Musik, aber anderes war ja auch dabei. Und naja, von da aus, wir bedanken uns, von daher meine ich, fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr wieder, wenn wir dann die nächsten Podcasts machen oder Videos oder was weiß ich. Mal gucken. Und dann bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.